the Holy Spirit on you. Tun der Heilige Geist. You know, you cannot take Christ. You cannot talk about the Holy Spirit without talking about understanding. Du kannst nicht über den Heiligen Geist, du kannst nicht über den Heiligen Geist sprechen, ohne über Verstehen sprechen. We cannot talk about the Holy Spirit without talking about revelation. Oder du kannst nicht das Thema Heiliger Geist ohne Offenbarung erklären. Revelation. Amen. Offenbarung. Praise the Lord. Halleluja. No, the Holy Spirit revealed Christ to us. Der Heilige Geist offenbart uns Christus. He helps us to understand Jesus. Er hilft uns, Jesus zu verstehen. Amen. Amen. You know, when Jesus came, als Jesus gekommen ist, spoke a lot of things. Hat er vieles gesprochen. You know, through the Holy Spirit, durch den Heiligen Geist, we now know that what he said was not what we heard. Dass das, was er gesagt hat, nicht das ist, was wir gehört haben. I don't know if you get what I just said. Amen. Please listen. Through the Holy Spirit, durch den Heiligen Geist, you will now notice that it was not what Jesus said when he came that you heard. Wir haben nicht das gehört, was Jesus Christus gesagt hat. You know, I can say something and you can hear something else. Ich kann etwas sagen und ihr hört etwas anderes. Jesus said a lot of things. Jesus hat viel gesagt. But now the Holy Ghost is helping us to understand that what Jesus said was not what we heard. Der Heilige Geist hilft uns zu verstehen, dass das, was Jesus gesagt hat, ist nicht. Wir haben nicht das gehört, was Jesus Christus gesagt hat. Amen. What Jesus said is there written here in the Bible. Das, was Jesus gesagt hat, steht in Gottes Wort. But what he said that we believe we heard. Was wir gehört zu haben. You see, they are not what Jesus said. Ist nicht das, was Jesus gesagt hat. They are not what he meant. Ist nicht das, was er gemeint is hat. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. You cannot talk about the Holy Spirit without talking about understanding. Du kannst über den Heiligen Geist sprechen, ohne über Because Verstehen the Holy zu sprechen. Spirit der Heilige Geist hilft uns zu verstehen. He revealed Christ and helped. Er offenbart uns Christus und er hilft uns. Amen. Now you cannot talk about the Holy Spirit without talking about revelation. Und du kannst nicht über den Heiligen Geist sprechen, ohne Offenbarung zu erwähnen. You have to know the difference between information and revelation. Du musst den Unterschied kennen zwischen Information und Offenbarung. Amen. Amen. And you have to know the difference between facts. Und der Unterschied zwischen Tatsachen and the spirit. Und der Geist. Amen. Amen. And you know, revelation is God revealing what is in the spirit to you. Offenbarung bedeutet, dass Gott dir das, was im Geist ist, offenbart. Amen. He's revealing what is in the spirit world. Das, was in der geistlichen Welt ist. Zu dir. Your mind will now understand Gedanken werden verstehen, what is in the spirit was der geistlichen Welt ist. Amen. Amen. Revelation. We're going to revelation a lot today. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God's desire is for you to understand Him. Gottes Wunsch ist, dass wir ihn verstehen. And not to be confused. Dass wir nicht verwirrt sind. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. He doesn't want us to be confused. Er möchte nicht, dass wir verwirrt sind. He wants us to understand him. Er möchte, dass wir ihn verstehen. And that is one of the reasons he gave us the Holy Spirit. Das ist einer der Gründe, weshalb er uns den Heiligen Geist gegeben Because hat. Because without the Holy Spirit, you cannot understand God. Können wir Gott nicht verstehen. You cannot understand Christ. Können wir Christus nicht verstehen. No one can know Christ. Niemand kann Christus erkennen. No one can understand Niemand kann Christus verstehen. With the natural mind. Mit dem natürlichen Verstand. Amen. Amen. You can never understand him. You know, he told them, he said, you will eat my flesh and drink my blood. Du wirst mein Fleisch essen und mein Blut trinken, hat er you gesagt. Know, with the natural mind. Mit deinem you Verstand. Will run away from such person. Wirst du für jemanden, der sowas sagt, what weglaufen? You get it. You cannot. You need the spiritual mind. Du brauchst die geistliche Gesinnung, to understand um das Jesus. Zu verstehen, was Jesus gesagt Amen. Hat, um Jesus zu verstehen. You know all this religion in the natural with the natural mind you can understand it. All diese Religion mit dem natürlichen Verstand kannst du sie. Amen. So when people want to choose between Jesus and Islam, you Leute cannot choose Jesus. Entscheiden, wenn Leute entscheiden sollen zwischen Jesus und Islam, Jesus. Würdest du logisch gesehen nicht sich für Jesus entscheiden. Because if Christ walked, weil in der Welt von Christus, you know, you cannot understand Christ walked. Du kannst die Welt von Christus nicht verstehen. Because it doesn't make sense. Weil es keinen Sinn macht. Praise the Lord. Hallelujah. His word doesn't make sense to the natural man. Macht keinen Sinn für natürlichen Menschen. You know, you will reason and choose the other side because you are, you know, religion, you can't understand religion. Du kannst Religion verstehen. It's like, you know, honor your mother and your father. You can't understand Vater that. Und Mutter, das and it's religion. Du. Das ist religiös. It's honor Christ. Du hast Christus Amen. Ehren. Amen. You know, hate your enemy. Hast du deine Feinde? You see, you know, that, you know, that is... Makes sense. You see, it makes sense. Das macht Sinn. But love your enemy doesn't make any sense. Aber that's Feinde Christ's word. Das macht keinen Sinn. Amen. Das ist Gottes Wort. Das Wort von Christus. Praise the Lord. Hallelujah. Christ's word doesn't make any sense. Wort von Christus macht keinen Sinn für natürlichen Menschen. You know, when he told them you will eat my flesh and drink my blood, they all ran away. Als er ihnen gesagt hat, dass sie sein Fleisch essen werden, dann sind sie alle weggerannt. You know, but he turned to the disciples and said, "We also." Er hat zu den Jüngern gedreht und gesagt, "Wo werdet ihr auch rennen?" You know, Peter said, "We are going nowhere." Jetzt wird gesagt, wir gehen nirgendwo hin. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. In Christ's word, you need the spiritual mind. In der Welt von Christus brauchst du die geistliche Gesinnung, um Dinge zu verstehen. Luke 24. Let's go to Luke 24. Lukas 24. Praise the Lord. Luke 24. Luke 24, verse 45. Lukas 24, 45. Then open him your understanding, that they might understand the scriptures. Do you see it there? Yeah. John, can you help us to read? Because with your natural mind, you cannot understand the scripture. Denn mit dem natürlichen Verstand kannst du die Schrift nicht verstehen. You cannot understand Christ. Du kannst Christus nicht verstehen. I just want to highlight this particular point. Mercy, see, this particular point is a real highlight about everything about the Bible. Diese Stelle ist eine, das etwas sehr Wichtiges der Bibel. Because a lot of people want to say, is it not the same Bible we read? Is it not the same way we read it? You are in primary one, I'm in primary two, I'm your father, I'm your mother. Before you were born, I was already in the church there. It's a big problem. Also Leute verstehen nicht, weshalb das, was wir lesen, anders ist als das, was sie lesen und denken, okay, aber ich bin doch älter als du, ich bin... bin schon länger in der Gemeinde und kenne Jesus schon länger als du. Wie kannst du mir, wie möchtest du mir jetzt erklären, dass ich im Unrecht bin und dass ich etwas anscheinend nicht verstanden habe, was du verstanden hast? Und Gott hat keinen Respekt für no man, no father oder mother, das ist Mutter, das ist Vater, nein. Aber Gott sieht niemanden höher an als den anderen, egal ob er einen Titel hat, ob er wegen Alter, egal was, oder Geschlecht. The same thing with his understanding. For him to not say, I want you to understand what I'm saying, He can choose somebody else before choosing Pope. Oder auch dieses Verständnis öffnen, das ist nicht nur für besondere Leute, sondern für jeden, der das will, und egal wie alt oder jung diese Person ist. Praise the Lord. Hallelujah. He doesn't look at our color. Er schaut nicht auf unsere Farbe. He doesn't look at male or female. Oder Mann oder Frau. In Religion, da geht es um das Äußere, über Hautfarben, über Geschlecht, weiße Kirche, schwarze Kirche. There is no black spirit. Es gibt keinen schwarzen Geist oder weißen Geist. Geist ist Geist. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. He opened their understanding. Er hat ihr Verständnis geöffnet. So that they can now understand. Damit sie verstehen. Damit sie ihn verstehen. Denn er ist die Schrift. Christ is the scripture. Christus ist die Schrift. Amen. Amen. Without your if your understanding is not Wenn dein Verständnis nicht geöffnet ist, kannst du ihn nicht erkennen. With the natural mind, you cannot know him. Mit dem natürlichen Verstand kannst du ihn nicht verstehen. Look at churches everywhere today. Schau dir überall Gemeinden an. Amen. For there, 1 plus 1 is 2. 1 plus 1 ist 2. Amen. In Christ's world, in der Welt von Christus, 1 plus 1 can mean 1 million. Kann 1 plus 1 eine Million sein. It doesn't have a permanent number. Amen. Amen. Das hat keine feste Zahl. Praise the Lord. Halleluja. God desires for you to understand him. Gott möchte, dass du ihn verstehst. And that is why he gave one of the reasons he gave us the Holy Spirit. Und deswegen einer der Gründe, weshalb uns den Heiligen Geist gegeben hat. Amen. Because in Christ's world, the natural mind cannot understand. Weil in der Welt von Christus der natürliche Verstand kann ihn nicht begreifen. Amen. Amen. For Jesus, it was not about the flesh. Jesus ging es nicht um das Fleisch. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You know, he said the flesh profited not. Gesagt, das Fleisch nützt nichts. You know John 6:63. Johannes 6, 63. The flesh profited 63. Not. Das Fleisch nützt nichts. The word that I speak, aber die Worte, die ich zu euch spreche, die sind nicht Fleisch. Things from me are never die Dinge von mir sind nicht fleischlich. That's why if you are in Christ's world, wenn du in der Welt von Christus bist, bist du in der geistlichen Welt. Somebody get in it. Ja. You are no longer in this the natural world. Du bist nicht mehr in der natürlichen Welt. You know, it doesn't make sense for the natural world. Es macht keinen Sinn für die natürliche Amen. Welt. Amen. You are, the natural world cannot understand you. Die natürliche Welt kann dich nicht verstehen. They are confused sie sind about verwirrt. You. And they hate it. Sie hassen es. Because they don't want to be part of what people cannot understand. Weil sie wollen nicht Teil sein von etwas, was Menschen nicht verstehen können. He said the word that I speak. Die Worte, die ich zu euch spreche, sind Geist und Leben. Amen. Amen. They are spirit, they Geist are not flesh. Und nicht Fleisch. And they are alive. Und lebendig und nicht tot. Amen. Amen. It means flesh, you know, whatever is flesh es is immer dead. Fleisch ist, ist tot. Amen. Amen. What you know, the spirit, what Christ calls spirit, was Christus Geist life. Nennt, ist Leben. He said they are spirit, they ist Geist are und Leben. Life. And that's why, you know, when you inject Jesus, or Jesus, when you inject Christ into Christus something, in etwas hineinfügst, you see, whatever, if it has been dead, it turns it to life. Wenn es tot war, bringt life into things. Er macht Dinge lebendig. Ja. You know, when he spoke to, he said, Lazarus, come forth. Gesagt, Lazarus, he injected life into Lazarus. Komm hervor, er hat das Leben Lazarus hineingefügt. You know, his word is sein spirit Wort alive. Ist Geist und Leben. Praise the Lord. Halleluja. How are you saved today? Wie sind wir errettet? It is through his word, durch das Wort, durch den Samen, der Geist und Leben ist. You were once dead, wir waren einst tot, aber jetzt sind wir lebendig. Because of the Christ in wegen Christus in uns. You get it. Ja. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. You know, Jesus did not go to the mortuary to raise everybody. Jesus ist nicht ins Leichenschauhaus gegangen und hat alle Leute auferweckt. Amen. Amen. You know, people will say, why are people still dying today? Du fragst dich, weshalb sterben die Menschen immer noch, wenn Gott so gut ist. But he did not go to the mortuary. Aber er ist nicht in das Leichenschauhaus gegangen. No mortuary. You know, so that we just bring all of them. You know, for Jesus, it was not what the natural man called it. Jesus ging es nicht um das, was der natürliche Mensch tot nennt. Amen. Amen. You know, the other time I told you, I gave you what 4 different types of death. Ich habe letztes Mal über four. Oder ich habe schon öfters darüber gesprochen, was Amen. Tod bedeutet. Amen. Amen. You know, Jesus said, "Leave the dead to bury their dead." Jesus gesagt. Die Toten sollen ihre Toten begraben. Said, but you follow me, aber du folg mir nach, denn dead. Du bist nicht tot. Amen. Amen. The natural death, what man called death, is different was from Menschen what Christ called death. Ist nicht das, was Christus tot nennt. Amen. We talk about soul today. Wir sprechen über that Seele. Your soul über can be, heute. You can't have a dead soul. Dass wir eine tote Seele haben können. Though your spirit is saved. Obwohl unser Geist errettet Amen. Ist. Amen. Then your dead soul will walk against you. Wird gegen dich arbeiten. Here on earth. Amen. If you are just born again right now. Und you die, jetzt und stirbst, you brauchst don't die Seele nicht. A renewing of the mind. Du musst deine Gedanken nicht mehr erneuern. Amen. Mm. And that was why, you know, the thief on one side. was able to make heaven. War auch in der Lage, you get it? Den Himmel zu schaffen. Because to make heaven does not you, without renewal of your mind, you can't make heaven. Ohne deine Gedanken zu erneuern, kannst du in den Himmel. Amen. Amen. If you die immediately, wenn du direkt danach stirbst, but your mind, you know, as time goes on, aber nach einer Zeit, mind, diese unerneuerten Gedanken, you will renounce God. Können dafür sorgen, dass du dich mehr von Christus entfernst, bis du ihn irgendwann sogar selbst bewusst wieder sagst. Amen. Praise the Lord. Weil dein Herz verhärtet wird. On the new mind, because on the new mind we walk against. Weil unerneuerte Gedanken, sie werden sogar, die werden anfangen, dich anzugreifen. We fight you. Sie werden anfangen, dich zu bekämpfen. And as they fight you, and if you fall into a problem. Wenn du in Probleme fällst. People now tell you that Buddha is the true God. Und Leute, die dann sagen, ja, Buddha ist eigentlich auch ganz gut. Der hilft mir eigentlich auch mal ganz gut. Dann wirst du anfangen, because you want problem to be solved. Augen für etwas anderes zu haben, weil du einfach nur noch deine raus aus dem Problem bist. But if you renew your mind, also deine Gedanken mit der Wahrheit, mit Christus erneuern. That problem, for that problem, even when, let me say, if that problem even comes. Wenn dieses Problem dann überhaupt noch kommt. Because on renew mind, Gedanken protect you. Beschützen uns. Renew mind protect you. Unerneuerte Gedanken beschützen uns. Amen. Und bereiten uns vor. Amen. From all those things, you mean that you know that Satan throw. Ja, es ist Schutz und Vorbereitung für das, was der Teufel bringt. There's protection when if you allow your mind to be renewed. Das ist Schutz, wenn wir zulassen, dass der Herr unsere Gedanken erneuert. Amen. Yes. And also preparation for what Satan exactly. That's what I'm going to say. You are too fast sometimes. Okay. It also prepares you for whatever is going to be thrown at you. Ja, es bereitet dich auch vor für das, was noch kommen wird, die Angriffe des Teufels. It prepares you. So, you know, for that you don't, that your mind is not renewed. If your mind is not renewed, deine Gedanken nicht erneuert, and you are born again right now, wiedergeboren bist jetzt. If Jesus just come, you follow us. You be part of us. Teil von uns, amen. But if you continue to live here, aber nur weiterhin hier that's lebst, where the problem das is. Das ist Problem. Amen. Because things are everywhere. There's opposition here on earth. Hier, wir haben einen Feind hier, der tötet, der zerstört und stehlen will. There's Satan that wants to steal, to kill and to destroy. Have his own ministry. Er hat seine eigene Gemeinde. Amen. Er hat seinen eigenen Dienst, der dich bekämpfen wird, bis du aufgibst, bis er dich wieder hat. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You know, John the Baptist, when he died, Johannes der Täufer, als er gestorben ist, Jesus did not raise him up. Jesus hat ihn nicht auferweckt. Praise the Lord. Hallelujah. You know, if you read it in Matthew 14. Was Matthäus 14 liest? Matthew 14. Matthäus 14, amen. Praise the Lord. Hallelujah. We want to quickly look at John the Baptist. We'll go also to that of Lazarus. That is John 11. Amen. And see the two. Amen. Matthew 14. Matthäus 14. From verse 1. 1. At that time, Herod the Tetrarch heard of the fame of Jesus and said unto his servant, this is John the Baptist. He is risen from the dead. And therefore, mighty works do show forth themselves in him. Verse 3. For Herod had laid hold on John, and bound him, and put him in prison for Herodias' sake, as the wife, his brother Philip's wife. For John said unto him, it is not lawful for thee to have her. Praise the Lord. Hallelujah. And when he would have put him to death. Amen. You know, let me quickly talk about this verse 4. You know, for us today to say, don't smoke. Sie sagen, rauche nicht. Und treibe keine Unzucht, das ist Information, aber nicht Offenbarung. And it's so wrong. Das ist falsch. Amen. Because it's not about your fornication. Es geht nicht um deine Unzucht. It's not about your lies. Oder deine Lügen. It's about rejecting Christ. Es geht darum, Christus zu verweigern. Amen. You know, we blame people for unrenewed mind. You can't blame unrenewed mind. You cannot even blame it, because the mind is not renewed. Und wir können die Person eigentlich nicht übel nehmen, weil wenn deine Gedanken nicht erneuert sind, wenn sie nicht erneuert werden, ist es normal, dass da Tod kommt. If you look at what John did here, he said, for John said unto him, it is not lawful for thee to have her. Denn Johannes hatte zu ihm gesagt, es ist nicht erlaubt, sie zu haben. You know, John talks about the fruit. Johannes hat über die Frucht gesprochen, aber nicht über die Wurzel. The problem was not the wife, the Philip wife now married to the king. Das Problem war nicht, dass ein Mann die Schwester seines Bruders die Frau seines Bruders heiratet, obwohl sein Bruder noch lebt. The problem is that they don't have Christ. Das Problem ist, dass sie nicht Christus haben. Amen. You get it. You know, that is why, you know, to condemn people. Sie Leute zu verurteilen. You know, we don't condemn. That is why we don't condemn people. Sie verurteilen wir Menschen nicht. We condemn the spirit behind. Wir verurteilen den Geist dahinter. Amen. You condemn the spirit. Du verurteilst den Geist. It's like when people are all this homosexual. Wie Homosexualität beispielsweise. Du verurteilst nicht die Menschen. You pray for them. Du betest für sie. But you condemn the act. Verurteilst diesen Akt, verurteilst den Geist dahinter. Weil wenn sie zu Christus kommen, wenn sie anfangen, das zu lieben, was Christus liebt, und das zu hassen, was Christus hasst, das Problem ist nicht die Homosexualität. Weil selbst wenn sie das nicht tun, sind sie dennoch Sünder, sie sind immer noch nicht errettet. Viele Leute sind heterosexuell, aber sind trotzdem nicht errettet deswegen. Halleluja. Christianity is just the fruit. Das Christentum richtet immer über das Äußere, über die Frucht. Aber das Königreich Gottes, das richtet über das Innere, über die Wurzel. Wir sehen die Wurzel vom Problem. Praise the Lord. That's Halleluja. But when he would have put him to death, he feared the multitude because they counted him as a prophet. But when Herodias' birthday was kept, the daughter of Herodias danced before them and pleased Herod. You know, the king is pleased with something here. Der König gefällt hier etwa. You know, we please God. Wir gefallen Gott. We always please God. Wir gefallen Gott ständig. We always please God. Wir gefallen That's Gott ständig. Das müssen wir glauben. Amen. Amen. It's Jesus that please God. Denn Jesus gefällt Gott. And you are depending on Jesus. Und du verlässt dich auf Jesus. No man can please God. Kein Mensch kann Gott zufriedenstellen. Ja. You don't please God by not fornicating. Du gefällst Gott nicht, indem du nicht Unzucht treibst oder nicht stiehlst oder nicht tötest. You please God du gefällst ihm, indem du an Jesus Christus glaubst, indem du dich auf Christus verlässt. Amen. That's how you please God. So gefällst du Gott. And that's why 24/7 we please God. Also 24/7 gefallen Gott. Because we believe Jesus. Wenn Jesus glauben, ständig. Praise the Lord. Halleluja. Vers 7. Whereupon he promised with an oath to give her whatsoever she would ask. Amen. Amen. You know, when kings speak, wenn ein König spricht, that word become law. Dieses Wort zum Gesetz. He says something. Er hat etwas gesagt. And it became law. Und es wurde zum and Gesetz. It must fulfill. Und es muss erfüllt werden. And that's why the word of Christ today das Wort will never Christus go without accomplishing what he tut immer whatever you say das, to do. Was es tun soll. Because it's the word of a king. Das ist das Wort vom König Remember, der Könige. Jesus, is Jesus ist der König der Könige. He is the king of kings. Amen. Amen. Once he speaks, wenn er spricht, it becomes law. Ist es Gesetz. And you know he himself. That's why his word is greater than he. Deswegen ist sein Wort größer als er. He himself has to obey. Er muss seinem Wort gehorchen. As great as the name of Jesus is. Der Name von Jesus ist riesig. But the word, das Wort, his word is greater sein than Wort his name. Steht über seinem Namen. Amen. Amen. Because he must obey his word. Denn er selbst muss sein Wort Amen. Aufhalten. The word that I speak, die Worte, die er spricht zum Geist und Leben, selbst ich muss ihnen gehorchen. And that's why he never disappoints. Deswegen kann er nicht enttäuschen. That alone will help you to know das that. Hilft dir zu erkennen. You know Joseph. Joseph was going from prison to slave to now a prisoner. You know the Lord did not disappoint him. Der Herr hat ihn dennoch nicht enttäuscht, weil er gesprochen hat. You know when he spoke. Wann hat er gesprochen? When Joseph dreamed. Als Josef geträumt hat. You see, Christ is your dream today. Christus ist unsere Vision. We don't need any dream. Wir brauchen keine Vision mehr. Is somebody getting it? Amen. We all have dreams. Wir haben eine Vision, Christus unsere Vision. We don't need any dream like Joseph dreamt. Träume, so wie Josef sie dreamt. We already have our dream. Wir haben schon einen Traum, wir haben eine Vision, wir haben ein Ziel. Das ist Christus selbst. He is our vision. Er ist unsere Vision. Amen. Amen. Oh, Daddy, thank you. Praise the Lord. Halleluja. Verse 7. He said, whereupon he promised with an oath to give her whatsoever she would ask. And she, being before instructed of her mother, said, give me here John Baptist's head in a charger. And the king was sorry. You know, the king, it's as if he loved John the Baptist. Scheint so, als ob der König Johannes den Täufer eigentlich mochte. Er wollte ihn eigentlich nicht töten. Es hat ihn betrübt. Aber er kann sein eigenes Wort nicht sprechen. Wenn ein natürlicher König so konsequent sein kann, was mit unserem übernatürlichen König? Let this very place talk to you. Diese Stelle, lass zu, dass sie zu dir spricht. Never disappoint. Dass er uns nicht enttäuscht. That he never fail anybody. Dass er nicht versagt. Never fail whoever trusts me. Dass er niemanden enttäuscht. Is somebody getting it? Der auf ihn Praise vertraut. Praise the Lord. Halleluja. And this will help you never to doubt him. Das hilft auch ihm niemals no matter zu zweifeln. The length of time. Egal wie lange es dauert. Amen. Amen. You know what God said? Let them have dominion. Als Gott gesagt hat, lass sie. He exempted himself in Genesis. Lass sie herrschen, hat er sich ausgeschlossen. Let them have dominion. Sie sollen herrschen. He did not include himself. Er hat sich da nicht mit eingeschlossen. And that's why when man fell. Deswegen hat der Mensch gefallen. Amen. And you know he did not just he knew we was there when Satan. Went into through serpent to Eve and spoke and deceived Eve. And you know, the law was there, but the Lord did not say anything. Der Sündenfall ist nicht hinter Gottes Rücken passiert. Gott war dabei, er wusste, was passiert. Er hat gesehen, was passiert ist, aber er muss seinem eigenen Wort gehorchen, deswegen konnte er nicht eingreifen. He accepted himself. Deswegen hat er sich. Let them have dominion. It means he doesn't have dominion. Das heißt, er herrscht hier nicht. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. He doesn't have. That's why spirit can do nothing here. Kann ein Geist auf Erden nichts hier machen, es sei denn, es geht durch etwas Lebendiges, durch etwas. A spirit, you know, for Fleisch. Something to be able, for something, for you to be able to do something, you need a body. Was tun, brauchst du einen Körper. That's why Satan himself has to go through the serpent. Also der Teufel selbst muss durch die Schlange. He needed a living thing. Es braucht etwas Lebendiges. Amen. They go through animal. They go even through plants. Gehen durch Tiere, selbst durch Pflanzen. Jesus spoke to plants. Jesus hat zu einer Pflanze gesprochen. He spoke to the fig tree. Zum Feigenbaum. Because the fig tree was speaking. Weil der Feigenbaum hat gesprochen. Plants can speak to you. Your account can speak to you. Dein Konto kann zu dir sprechen. They can speak to you. Dinge kannst du dir sprechen. Amen. They have like the wind. They are speaking. Das sind alles Dinge, die sprechen können. Praise the Lord. Halleluja. Jesus spoke to the wind. Jesus sprach zum Wind. Sei still. Oh, Daddy, thank you. Amen. Thunder and lightning. You see, I'm just speak. Amen. My husband, since you know her a lot. Amen. Yeah, through the Lord we know so much. Durch den Herrn erkennen wir so viel. We know so much. Wissen wir so viel. About if you like, you do like that, but we know so much. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Then in verse 8, and she had been before instructed of her mother, and said, "Give me here John the Baptist's head in a charger." Verse 9. And the king was sorry, nevertheless, for the oak's sake. And then we sat with him at meat. He commanded it to be given to her. A whole human being's head. Kopfhans Menschen. Amen. And he said, I beheaded John the Baptist, John, in the prison. Verse 11. And his head was brought in a charger and gave to the damsel. And she brought it to her mother. Can you see what gave all these evil people joy? Könnt ihr sehen, was all diesen bösen Menschen Freude gibt? Amen. Revenge. Punishment. Rache. What they believe, you know, what you have done to them, they believe what you have done to them is so painful. They will do what is painful to you. Sie glauben, dass das, was du ihnen angetan hast, so schmerzhaft ist, deswegen werden sie Rache ausüben, um dich noch mehr zu verletzen. You know, you could not stop John from heaven, from making heaven. Aber dennoch ist Johannes im Teufel, ist Johannes im Himmel. You know, sometimes even death is even somehow good. Manchmal ist der Tod sogar gut. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, because here or there. Denn hier oder dort ist God der Herr für Kinder Gottes. Es ist Erfolg. It's victory. Es ist Erfolg. Amen. And his disciple came and took up the body and buried it. And went and told Jesus. You know, that did not Sie haben Jesus nicht gesagt, komm und wecke ihn Jesus auf. Had it. Jesus hat es gehört. Say, aber Jesus hat nicht gesagt, begrabt ihn nicht, ich will ihn auferwecken. For Jesus, it was not about the flesh. In Jesus ging es nicht um das Fleisch, es ging um den Geist. We need the Holy Spirit to help us to Wir brauchen den Heiligen Geist, der uns hilft, ihn zu verstehen. Because, you know, what he said, was er gesagt hat, They are not what we heard. Ist nicht das, was wir gehört haben. Amen. Yeah. What he said, they are gesagt not what hat, we ist nicht das, was wir gehört haben. You know what he said is not what is even in the Bible. Ist nicht das, was in der Bibel ist. Amen. Amen. Information. You know the Bible is full of information. Die Bibel ist voll von Informationen. Until the Holy Spirit Aber der Heilige Geist muss dir das offenbaren. They are dead and not life. Weil sonst ist es tot und nicht leben. And that's why religious teachers Deswegen religiöse Lehrer can do nothing. Können nichts you know, machen. Cannot the Bible even more than you. Sie können die Bibel auswendig. You just look at his life. Aber schau dir ihr Leben an. Schau dir. It's not safe. It's just, es ist einfach leer. Just dead. Praise the Lord. Halleluja. Because until the Holy Spirit es ist der Heilige Geist, the Bible der die Bibel offenbart. The Bible is not life. Erst dann ist es Leben. Ja. It's just like a novel until it reveals it to you. Einfach nur wie ein Roman, wenn man sich ein Telefonbuch durchliest. Information cannot save you. Information kann dich nicht erretten. About information after this place. Amen. Amen. The revelation. We have a lot of message on revelation. Praise the Lord. Hallelujah. You know. Let us go to John 11. Johannes 11. You know Jesus raised Lazarus. Jesus hat Lazarus But he did not raise John the Baptist. Johannes den Täufer hat er nicht auferweckt. Amen. You know naturally, John was even closer to Jesus than Lazarus. Und natürlich gesehen würde man sogar sagen, dass Johannes Jesus sogar näher stand. Before we go to that 11, John 11, let us John 1. Johannes? Let me see. Let me see what is there. We go to John 11. It's about Lazarus. Amen? Mm. That's John 1. Let me see what is that. Let me see. Praise the Lord. Hallelujah. John 1, 6 and 7. Johannes 1, 6 and 7. Talks about John the Baptist. Amen. Amen. Amen. John 1, 6 and 7. He said, there was a man sent from God whose name was John. The same came for a witness, to bear witness for the light. Remember, Christ is the light. Erinnert euch, Christus das Licht. That all men through him might believe. Amen. Amen. Can you see the connection between Christ? Die Verbindung Christ and, zwischen Christus and John. Amen. Johannes. Amen. John came to prepare the way. Johannes kam, um den Weg vorzubereiten für Jesus. And if we go to the book of Luke. Lukas. Let me see. Luke 1. Luke 1. Go to the book of Luke. Luke 1. Naturally. Look at Luke 1. Verse 36. 36. You know, when the angel came to Mary, als der Engel zu Maria kam, and after telling Mary about Jesus, Maria über Jesus erzählt hat, and he was going to give birth to the child, dass sie das Kind gebären wird. Amen. You know, look at it. Then he now said, the angel now said to Mary, verse 36, and behold, your cousin Elizabeth, that's John's mother. Mutter von Johannes. You know, John, you know, Mary and Elizabeth, they were cousins. Maria und Elisabeth waren Cousinen. Praise the Lord. Hallelujah. It means Jesus. You know, can you see the connection? You know how John and Jesus, they are related. Die Johannes und Jesus verwandt sind. If somebody is going to raise somebody from the dead, it should be John. Wenn jemand Lazarus. Von den Toten auferweckt werden sollte, dann Johannes der Täufer, nicht Lazarus. Lazarus was called a friend. Lazarus war einfach ein Freund von Jesus. Praise the Lord. Amen. If Jesus was after the flesh, wenn es Jesus um das Fleisch ging, if he was after, you will not die. Wenn es um den Tod vermeiden gehen würde, it should be John that he could have raised up. Dann hätte er Johannes auferwecken müssen. Praise the Lord. Halleluja. Praise the Lord. Halleluja. You know, go to John 11. Johannes 11. Let's go to John 11. Our pastor will help us to read. John 11. Johannes 11. Amen. Amen. 11:11. Johannes 11:11. Dies sprach er, und danach sagte er zu ihnen, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe, um ihn aufzuwecken. You know, here, Lazarus was called a friend by Jesus. Lazarus wurde ein Freund genannt von Jesus. Our friend Lazarus sleeping. Unser Freund Lazarus schläft. Is Christ your friend? Ist Christus dein Freund? Can he call you your his friend? Kann er dich seinen Freund nennen? Amen. He called Lazarus friend. Er hat Lazarus Freund genannt. Amen. You know, you can have a mother that is not your friend. Du kannst eine Mutter haben, die nicht deine Freundin ist. You can have father that is not your friend. Ein Vater haben, der nicht dein Freund ist, sondern sogar ein Feind. You can have brothers and sisters. Du kannst Geschwister haben, die nicht deine Freunde sind, sogar deine Feinde. But Jesus here called Lazarus friend. Lazarus hier ein Freund. For Jesus to call you a friend is a big deal. Das ist eine große Sache, dass Jesus uns Freund nennt. Look at those he called friend. Look at the definition of friend. John 15. Go to John 15. Johannes 15. What Jesus called friend. Da wird erklärt, was Freund bedeutet für Jesus. Amen. John 15. Johannes 15. 14 und 15. Are we there, please? Hey, Daddy, thank you. Jenny, can you help us to read 14 and 15? Johannes 15, Vers 14 und 15. Jennifer, okay. Yeah. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Praise the Lord. Hallelujah. You see what Jesus called friend. Das sind ist ein Freund. Amen. He did not say if you don't fornicate. Nicht wenn er nicht, don't lie, nicht you don't steal. Wenn ich stehlt. He says, you are my friend. If you do whatsoever I command you. You know, Christ's commandments is different from Moses' commandments. Die Gebote von Christus sind anders als die Gebote von Mose. Amen. Amen. Christ's commandment, 1 John says, believe. Believe. Das Gebot von Christus zu glauben. Let's go there. 1 John. Yes, we're coming back here. 1 John. Go to 1 John. And see what Christ's commandment. Gebote von Christus. Our goal today is Christ's commandment. Unser Ziel ist die Gebote not von Christus. Nicht die 10 Gebote von anderen. 10 commandments and all other commandments have been fulfilled. 10 Gebote von anderen wurden erfüllt. They have been fulfilled by Jesus. Sie wurden erfüllt durch Jesus. Our focus should not go there. Sollte nicht darauf liegen. Allow your focus to lass zu, dass dein Fokus Christ called his own commandment. Auf dem liegt, was Christus sein Gebot nennt. Amen. That is 1 John, Johannes, 1 John 3, 3. Verse 22. And whatsoever we ask, we receive of him because we keep his commandments. You see there? Mm-hmm. Und was immer wir bitten, das empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. From verse 22. And do those things that are pleasing in his sight. Amen. Mm-hmm. And this is his commandment. It now help us to know his commandment. Er hilft uns zu verstehen, was das Gebot ist. That we should believe on the name of his son, Jesus Christ. Can you see his commandment? Geht ihr die Gebote? No longer don't lie, don't steal. Geht nicht mehr um Lügen oder Stehlen. Is somebody getting it? Mm-hmm. And love one another as he gave us commandment. Und einander lieben. Praise the Lord. Hallelujah. Love one another einander with lieben. What kind of love? Mit Gottes Liebe. And not with the natural love. Und nicht mit der natürlichen Liebe. What this world call love? Was diese Weltliebe with nennt. What kind of love? Sondern mit Gottes Liebe. A love that never ends. Die Liebe, die niemals a endet. Conditional love. Eine bedingungslose Liebe. Amen. Siehst du den Unterschied that jetzt? Is different from the old commandments. Das ist anders als die alten Gebote. Das neue Gebot ist, dass wir an Jesus glauben. That's how we fulfill all. So erfüllen wir alles. Praise the Lord. Hallelujah. Please go back to John 15. Johannes 15. You are my friend, verse 14. If you do whatsoever I command you. That is, if you believe me, you are my friend. Wenn ihr mir glaubt, seid ihr meine Freunde. Praise the Lord. Hallelujah. If you believe me, you are my glaubt, friend. Seid ihr meine Freunde. Amen. Amen. And never doubt me. Und nicht an mich zweifelt, sondern mir weiterhin glaubt. Don't allow the time to detail. Nicht zulassen, dass die Zeit dir sagt, was du tun hast. Don't allow five senses dass die fünf Sinne dir sagen, was du that tun hast. To make you doubt. Dich zum Zweifeln doubt bringen. Me. Believe me. Amen. Amen. If you believe me, if you believe glaubt me, that is that it means you are my friend. Seid ihr meine Freunde? Amen. You are my friend if you believe me. Seid meine Freunde, wenn ihr mir glaubt. You are my friend if you do whatsoever I command. Wenn ihr das tut, was ich euch befehle. Henceforth I call you not servant. For the servant knoweth not what his Lord doeth. But I have called you friends. For all things that I have heard of my Father, I have made known unto you. Who is your best friend? Wer ist dein bester Freund? Some of us, we have best friend. Einer von uns haben beste Freunde. Jesus. Aber das zu, dass nur Christus dein bester Freund ist. Amen. And und nicht Menschen. Amen. Amen. Allow Jesus to be your lass best du, dass friend. Jesus dein bester Freund amen ist. Amen. That you are good, that knows everything about der alles über dich weiß. He said he doesn't keep anything away from his friend. Weil er verheimlicht nichts vor seinen Freunden. Amen. Amen. Yes. He said no, he never hide anything from. Er verbirgt nichts vor Menschen, vor dir. Alles offenbart er dir, alles sagt er dir. Henceforth I call you not servant, for the servant knoweth not what his Lord doeth. You know, if a servant is here, he doesn't know what is happening. Wer ein Knecht hier ist, der weiß nicht, was los ist, was passiert. He said, but I have called you friends. For all things that I have heard of my Father, I have made known unto you, who know more about you than God, even God's children, knowing about you. Wer weiß mehr von dir als who, Kinder Gottes? Who do you trust more wem than vertraut man children? Mehr als Kinder Gottes? You know, if you are traveling, you are verreist, go and give it to somebody that you even know that is not a child of God. Du gibst sozusagen die Schlüssel jemanden, der nicht mal Jesus hat. Amen. That you know that is full of unrenewment. Der voll von unerneuten Gedanken. That is full. No, that is not even interested in Jesus. Der nicht mal Interesse an Jesus that hat. That even because of the Christ in you, because of the truth in you, he hates you. Der wegen der Wahrheit. He can't even pretend to be your friend. Und die Person kann so tun, als ob sie dein Freund ist. There are people we trust. Es gibt Leute, denen wir vertrauen mehr als Kinder Gottes. If I'm traveling, if wenn ich verreise, give it to somebody outside Christ. It's easy. Kann ich meine Schlüssel nicht jemandem geben, der nicht Christus hat? Amen. Who do you trust? Wem vertrauen wir so sehr? That you can even give your key. Dass wir unsere Schlüssel sogar geben können. Allow Christ to be the reason. Das zu dass Christus der Grund ist, weshalb wir Dinge tun. You know, if I want to give my car out, wenn ich mein somebody, Auto jemandem gebe, diese Person kein Kind Gottes ist, weshalb sollte ich das tun? I don't know if I'm getting it. Amen. Amen. If he is not after the Christ, wenn if for him, Christ is not number one. Christus, nicht then Nummer what am I doing ist, was tue ich denn dann da? Why should I be, you know, why should I be there? Wieso sollte ich da sein? I don't know if you are getting it. Amen. Amen. Jesus sagt hier. He said, but I have called you friend for all things that I have heard of my Father. I have made known unto you. All things. Alles. Friends knows all things. Freunde wissen alles. Jesus knows all things. Jesus weiß alles. He's our friend. Das ist unser Freund. No, God's children. Kinder Gottes sind deine Freunde. I'm not saying God's children. You know them. They're outside world. You know, they can say they are. You know, religion. They are after religion. Aber einige sind hinter Religion her, nicht hinter Christus. Again, having religion is not having Christ. Aber Religion zu haben bedeutet nicht Christus zu haben. Being a Christian does not mean does not make you a child of God. Mach dich zum Kind Gottes. Oh my God. Being a Christian does not mean you are a child of God. Dass du ein Kind Gottes bist. A lot of Christians, you know, don't look at them. They don't even believe Jesus. Viele Christen glauben nicht mal an Jesus. They hate Jesus. Sie hassen Jesus. They hate the truth. Sie hassen die Wahrheit. Christ is the truth. Christus ist die Wahrheit. Once you are preaching the truth to them, they fight you. Wenn du die Wahrheit predigst, hassen sie dich. Ihnen geht es um das Äußere. They never judge, they never see the spirit. Aber sie sehen nicht das Geist. They never, for them it's not about the spirit. Ihnen geht es nicht um den Geist, sondern das Äußere. Sie sehen dich. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. If Christ is your friend, wenn Christus dein Freund ist, invite him in everything. Lade ihn in allem ein. Amen. Amen. Allow him to know everything that you do. Dass er alles weiß, was du don't, tust. Don't, you know, sometimes we say this one is too small. Manchmal sagen wir, das ist zu there klein. Should be nothing small before. Aber nichts sollte zu that klein he doesn't sein, know about you. Was er über dich nicht that weiß. That you don't invite him into. You don't put, you don't allow him to know. Was er nicht über dich wissen see, whatever decision egal welche Entscheidung triffst, lass zu, dass er derjenige ist, der sie trifft. Because something can be small and deadly. Etwas kann klein und tödlich sein. Something can be so small. Etwas kann sehr klein sein, aber dennoch sehr tödlich. You know, small shit inside your pepper soup. Kleiner Mist in deiner Suppe würdest du nicht trinken. If I used to bake bread for you, wenn ich Brot backe, you know, ist ein Mist, das wird keiner würde das essen. Egal wie gut das Brot ist, keiner würde das essen. So small things are so deadly. Einige kleine Dinge sind tödlich. Don't see something small. You know, when people are giving testimony, they say just that. Just that. You sleep, you wake up. Everybody is sleeping. No, some sleep, they never wake up. Leute, machen testimony. Lustig oder belächeln kleine Zeugnisse, aber jedes Zeugnis ist es wert, genannt zu werden. Amen. Amen. Our testimony. Jedes Zeugnis ist ein Zeugnis. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Invite him in all things. Lade Christus in alles ein. Lass zu, dass er alles Christ weiß über dich. Let's go to Colossians 3. Amen. Amen. Colossians 3. Don't say, we want to separate those things. Wir wollen diese Sachen voneinander trennen. Big things. Große and Sachen. You know, it is okay if I want to go Aldi here. Wenn ich jetzt zu Aldi gehe, well, hast du there's no guarantee that we will come. Aber das ist keine Garantie, dass du zurückkommst. To any store, amen. That you can, that you want to stand up on your chair. There's no guarantee that das ist keine Garantie, dass du wieder sitzen kannst. Oh, Daddy. Kolosser 3. Let it be everything. Das so, amen. Let it be everything. Das ist alles. Dass du alles mit Dankbarkeit akzeptierst. Kolosser 3. 16 und 17. Then Jenny now, please. Jenny will help us to read 16 and 17. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander, indem mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Praise the Lord. Hallelujah. Let the word of Christ dwell in you richly, in all wisdom. Let the truth ring bell in your heart. Die Wahrheit soll in eurem Herzen sein. Amen. Don't allow those problems to dwell in your heart. Und nicht diese Probleme, amen. Nicht dieser Stress. But some of us is problem that dwell in your einige, heart. Wir haben so viele Sachen, die erledigt, amen, werden müssen in unserem Herzen. What we are going to do is was wir machen werden, was wir tun werden, was wir bewegen müssen, was wir holen müssen. So viele Probleme, so viele Aufgaben und so viel Selbstmitleid. Let the word of Christ dwell in your heart. In you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms. You see, and admonishing one another. Einander ermahnen. Amen. Somebody's going out of Christ. Bring that person back. Niemand sich von Christus entfernt, die Person zurückziehen. Learn to always bring people. Lernen, Christus, Leute wieder zurück zu Christus like zu bringen. Like what my daughter gave the other day. He said that once they are talking about something, he's always bringing them back to Christ. He always, you know, it's so interesting. That is the same thing. Das ist das Gleiche hier, dass wir einander erinnern, wieder zu Christus zu gehen. You know what they have. Wir wissen, was sie haben. Don't give them what they have. Aber gib ihnen nicht das, was sie give haben. Give them what you gib have. Ihnen das, was du hast, und das ist Christus. Christ. Yes. You are no longer. You don't belong to them. Wir gehören nicht mehr dahin. And Satan knows if you still belong to them. Der Teufel weiß, ob wir immer noch dahin gehören. I might not be there when you are speaking to them. Ich bin nicht da, wenn du zu ihnen sprichst und ihnen Ratschläge gibst. Satan is always there. Der Teufel ist da. So also Christ, the Holy Spirit is der Heilige Geist ist da. Amen. Amen. It's a singing with grace in your heart to the Lord. Even you are sleeping, wenn du schläfst. You know, sometimes you cannot even pray. Manchmal kannst du nicht beten, bevor du schläfst. Not saying, Daddy, you are so good. It's enough prayer. Aber sich beim Herrn zu bedanken, das Daddy, reicht schon. So good. It's just enough prayer. Das reicht schon als Gebet. You know, it doesn't mean, for us, it's not how many minutes. Und es geht nicht um wie viele Minuten. It's not how many hours. Um wie viele Stunden. Father, thank you. It's a very big prayer. Das ist ein großes Gebet. That you can remember him. Dass du dich an ihn erinnern kannst. Thank you. Und dich bei ihm bedanken kannst. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Christianity, you know, it's a body. Das Christum ist eine Last, aber amen. Das Königreich Gottes ist keine Last. Es ist Freiheit. Das ist keine Last, das ist Freiheit und Ruhe. Christ's word is not a body, it's rest. Das Königreich Gottes ist eine Ruhe. Dort ruhen wir auf Christus. It doesn't matter how many chapters you read. Ja, viele Kapitel du liest. You can read 100 chapters. Du kannst 100 Kapitel lesen. Somebody that you don't even read. Und jemand, der es noch nicht mal gelesen hat, wird akzeptiert. Amen. Amen. You believe him. Deswegen, wir müssen ihnen glauben. You know, you can read the Bible and never even believe. Aber wir können the Bible. Die Bibel lesen, aber dennoch nicht daran und glauben noch nicht mal daran. I love read, they never viele believe. Lesen, aber glauben nicht an das, was sie lesen. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 17. And whatsoever you do, in words or deed, Was ihr tut, ein Wort oder ein Werk. Whatever you do, was wir tun, do all in the name of the Lord Jesus. Amen. Don't do things in the flesh. Tut Dinge nicht im Fleisch. Don't take decision in the flesh. Allow Christ to help you to take that decision. Dass du, dass Christus diese Entscheidung trifft. Do everything in his name. Tut alles in seinem Namen. Amen. Amen. It is only for his sake and his kingdom's sake. Um seinetwillen. Amen. Amen. For his name's sake, for his sake and his kingdom's sake. Yeah. Praise the Lord. Amen. Amen. I'm giving thanks to God and the Father by Him. Praise Jesus. Amen. Give thanks to God and the Father to Him. Amen. Amen. Father, thank you. Amen. Amen. You know, do everything in his name. That's what we just read. Tut alles in seinem Namen. Big or small. Ob klein oder groß. Doesn't matter the size. Amen. Amen. Do everything in his name. Tut alles in seinem Namen. You know, somebody died some time ago and they wanted him to be raised or her to be raised. Es ist jemand verstorben und Leute wollten, dass diese Person auferweckt wird. You know, those dead people, have they been Jesus' friends? Diese toten Menschen, waren sie die Freunde von Jesus? You know, Jesus was going to raise Lazarus. Jesus wollte Lazarus auferwecken. And Jesus called him his friend. Und Jesus hat ihn seinen Freund genannt. You know, does is somebody die? Wenn jemand stirbt, is that dead person before he died was he Jesus' friend? Diese Person, bevor sie gestorben ist, war sie ein Freund von Jesus? If you are getting what I'm trying to explain, amen. Jesus said, "Our friend Lazarus, sleeping. Let us go and wake him." Amen. You know, if somebody die. Wenn jemand stirbt. You know, people want him raised. Leute wollen, dass diese Person auferweckt, amen. Aufersteht. Now we will quote Jesus raised Lazarus. Wir sagen, Jesus hat Lazarus auferweckt. But Jesus called Lazarus his friend. Aber Jesus hat Lazarus seinen Freund genannt. Well, is this man, or this woman, or this person that died was she Christ's friend before he died? Diese Person ein Freund von Jesus, bevor sie gestorben ist. I don't know if are you getting it. You know, people never think of that. Und Leute denken nicht darüber. For him, for them, is raised that. Geht darum, dass diese Person einfach wieder lebt. Aber für wen lebt dann diese Person? Jesus was not going there for nothing. Jesus ist nicht umsonst dahin gegangen. Amen. Jesus called Lazarus friend. Jesus hat Lazarus einen Freund genannt. You know, in verse 11 of John 11. Verse 12 of John 11 tells us the difference between sleep and death. Sleep, to sleep and der Unterschied sleep, zwischen Schlafen sleep and death, und Sterben. And death. Amen. Go back to John 11. Johannes 11. Praise the Lord. Hallelujah. John 11. Johannes 11. Verse 12. He said his disciple, Lord, if he sleep, he shall do well. If he sleep, he's going to wake up. Wenn er schlafen wird, wird er aufstehen. If somebody is sleeping, he's going to wake up. Wenn jemand schläft, wird er wieder aufstehen. Because Jesus said in verse 11, this thing said he. And after that, he said unto them, our friend Lazarus sleepeth, but I go that I may awake him out of sleep. Amen. That I may wake him out of sleep. Then said his disciples, Lord, if he sleep, he shall do well. Howbeit, Jesus spake of death. But they thought that he has spoken of taking taken of rest in sleep, then said Jesus unto them plainly, Lazarus is dead. Praise the Lord. Oh, yeah. He said, Lazarus is dead. Lazarus is tot. Praise the Lord. Hallelujah. You can see the difference between to sleep and to die. Ihr kennt den Unterschied, ihr seht den Unterschied zwischen Schlafen und Sterben. You know, God's children, when we sleep, we never die. Wir schlafen, aber wir sterben nicht. Amen. Because we are going to wake up. Wir werden aufstehen. We are going to wake up. Wir werden aufstehen. Sleep, we never die. Wir schlafen und sterben nicht. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Remember the Holy Spirit. Erinnere dich an den Heiligen Geist. The Holy Spirit is not after what man calls sin. Der Heilige Geist ist nicht hinter dem, was der Mensch Sünde nennt. It's not after your fornication. Er ist nicht hinter deiner Unzucht oder hinter deinem Lügen. Auch hinter deiner Homosexualität oder sonst was. It's after the Spirit. Er ist hinter dem Geist her. Amen. Amen. He's after taking you to the Spirit. Er will, dass du Dinge geistlich siehst, dass du Dinge Christus siehst, Christus, der in dir ist. He is after what Jesus calls sin. Er ist hinter dem, was Jesus Sünde nennt. Remember John 16. Erinnere dich an Johannes 16. He said he will help us to er wird uns helfen, what heaven calls sin. Zu erkennen, was der Himmel Sünde nennt. What heaven calls was der Himmel Sünde nennt, is different from what ist anders als das, was die Erde Sünde nennt. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 15 of John 11. Vers 15 von Johannes 11. He said, Jesus said, look at what Jesus said here. And I am glad for your sake that I was not there. To the extent you may believe, nevertheless, let us go unto him. Amen. Amen. Jesus said, for their sake, he was glad he was not there. Jesus sagt, ihretwillen waren sie froh, dass sie nicht dabei gewesen sind. You know, Jesus is not to show off. Jesus geht es nicht darum, sich zu beweisen oder anzugeben. He was after teaching them something. Ihm ging es darum, ihnen etwas beizubringen. Helping them to understand, ihnen helfen zu verstehen, what heaven is, was der Himmel bedeutet, what salvation is, was Errettung bedeutet, was, you know, what that salvation is heavenly, dass Errettung himmlisch ist earthly. Und nicht irdisch. He was trying to help them to understand what salvation is, verstehen, was Errettung bedeutet. That salvation is not about future. Dass Errettung nicht in der Zukunft right liegt, sondern jetzt. I don't know if somebody is getting it. Mm-hmm. Amen. He was telling us. Oh, Daddy, thank you. You know the dead Jesus is talking about. Der Tod, von dem Jesus spricht. It's not about what man calls. Ist nicht death. Über das, was der Mensch tot nennt. No, it really happened. Auch wenn es passiert ist. Amen. It really happened. Es ist wirklich passiert. He raised Lazarus from the dead. Er hat Lazarus von den Toten auferweckt. Amen. That he was teaching the disciples. Er hat den Jüngern etwas beigebracht damit. Amen. Etwas gezeigt. Teaching them was salvation. Was Errettung wirklich bedeutet. Amen. That you were once dead. Du warst einst tot, aber jetzt lebst du. Amen. Is somebody getting it? Praise the Lord. Amen. He said, salvation is no future thing. Errettung liegt nicht in der Zukunft, sondern in der Gegenwart. Heaven is not future tense. Der Himmel ist nicht in der it Zukunft, sondern Gegenwart. Salvation is heaven. Errettung is heavenly. Ist himmlisch. He said, you know, he said, I was glad that I was not there. Because if I wish I was there, maybe it would have not even happened. Wäre es vielleicht nicht passiert, dass er gestorben ist. Amen. Ich meine, ich würde da. Ich wäre nicht gestorben. But I'm glad that ich I was not mich, there. Dass ich nicht dabei gewesen Amen. Bin. I could have prevented that death. Ich hätte diesen Tod but auch I'm happy können, that I was froh, not there. Dass ich nicht dabei war. If I was there, it could have not Wenn ich happened. Da gewesen wäre, es nicht passiert vielleicht. Even Martha said the same thing in verse 21. Martha hat das gleiche gesagt. 21. In 21. Amen. Yeah. He said the same thing that Jesus was said to the disciple before they got there. And look at it. Johannes 11, 21. John 11, 21. Then said Martha unto Jesus, Lord, if thou had been here, my brother had not died. You see it? Martha said the same thing. Das sagt das gleiche. And Jesus said, I'm glad I was not there, because if I was there, could have not even died. Jesus sagt das gleiche. Wäre ich da gewesen, wäre er vielleicht nicht gestorben. Praise the Lord. Halleluja. But now it has happened. Jetzt ist es passiert. He's saying, I'm happy that it happened. Er freut sich, dass es passiert ist. So that I will help you Damit ich euch helfe, zu glauben. To believe who I am. An das, was ich bin. To know and believe that I am the resurrection. Erkennen und glauben, dass ich die Auferstehung, das Leben bin. To believe he is, that I am from above. Dass er von oben ist. From heaven. Vom Himmel. Praise the Lord. Halleluja. You know, Jesus mentioned it several times. Das hat Jesus so oft gesagt. In John 8, 23. Let's go and see something there. Amen? Amen. Praise the Lord. Halleluja. John 8. He said unto them, are we there, please? Mm-hmm. You are from beneath, I am from above. You are of this world, I am not of this world. Praise the Lord. Hallelujah. Once it comes to Christ, wenn es von Christus you are geht, no longer of here. Sind wir nicht mehr von hier. You are from where he is from. Wir sind dann von wo er kommt. And that's why the natural man cannot understand you. Deswegen kann der natürliche Verstand dich nicht verstehen. Es braucht den Heiligen Geist, um dich zu verstehen. Amen. Amen. In Johannes 38. Johannes 6, 38. Aber bevor wir go there. John 17:6. Look at Johannes what he 17. Said about us because of this very place. Look at it again. What Thanks. He said here. Verse 23. And he said unto them, that's John 8. Before we go to John 8, John 17. He said, Johannes? That John 8, 23. Johannes 8, 23. 23. Yeah, we read before. I want to read it again. He said, you are from beneath, I am from above. You are of this world, I am not of this world. Then go to John 17. Johannes 17. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Verse 16 of John 17. Johannes 17, Vers 16. They are not of this world, even as I am not of this world. Mm. Amen. Amen. If once you come to Christ, you are no longer of this world. Wenn es um Christ geht, bist du nicht mehr von dieser Welt. Amen. Amen. If he comes to Muhammad, you are still of this world. Wenn du zu Muhammad gehst, dann bist du noch von dieser Amen. Welt. If he comes to any religion, you Wenn are still of this religion, world. Dann bist du immer auf dieser Welt. But Christ, once he comes to Christ, Christus you are geht, no longer of this world. Bist du nicht mehr von dieser Welt. You are of his own world. Du hast zu seiner eigenen Welt. On earth. Amen. The natural world and Christ's world. Amen. Amen. They are not of the world, even as I am not of the world. Now go to John 6, verse 38. Johannes 6. Amen. 38. down from heaven. Oh, darling, thank you. Amen. Amen. I came down from heaven. Ich bin vom Himmel abgekommen. Not to do my own will, but the will of him that sent me. If Christ is now your Lord and your Savior, wenn Christus dein Herr und Retter ist, geht es nicht mehr um deinen Willen. It's not what you want. Um das, was du willst, und das, was er will. Amen. Amen. For Jesus, it was not about what he Jesus ging es nicht um das, was er will, or what he wanted. Was er wollte. It was what his father und das, was sein Vater will. Is somebody getting it? Mm. Praise the Lord. Okay. And that's why, you know, picking and choosing when you come to church. Deswegen, you selbst know, zu entscheiden, wenn zur Gemeinde gehen, das kann ich nicht machen. I cannot do that. Das kann ich nicht machen. Amen. Amen. If I live like you, this wenn ich so leben würde wie ihr, dann wäre diese Gemeinde schon längst If geschlossen. I follow Christ, like you follow wenn ich Christus so folgen würde wie ihr, dann wäre diese Gehör schon Nobody geschlossen. Here, hier wäre keiner. Weil man nicht weiß, wann ich hier bin. Amen. Man kann mit mir nicht rechnen. Allow Christ to direct your life. Aber lass zu, dass Christus euer Leben leitet. Dieses Leben gehört nicht mehr euch. It belong to him. Es gehört ihm. Colossians 3 again. Go to Colossians 3. Verse 3. Praise the Lord. Hallelujah. That land does not belong to you, but it belongs to him. Allow him to control his life. Zu, dass er sein Leben leitet. And that is why you know things happen to you, come to deswegen you and fight you. Dir, why? Because that life still belongs to you. Das Leben immer noch dir gehört. You never belong to him. Es gehört nicht you ihm. Are the one that pick and choose when you come bist to derjenige, church. Der entscheidet, wann Amen. Du zur Gemeinde gehst. You know things direct you. If there's no football, you come. If there's football, you don't come. Wenn kein Fußball ist, wenn es Arbeit gibt, bin ich nicht da. Wenn es keine Arbeit gibt, bin ich da. Aber wenn ich so auch mit der Gemeinde umgehen würde, dann könnte ich hier gar nicht als Pastor arbeiten. Wir müssen zulassen, dass er unsere Nummer 1 ist. Wenn wir zulassen, dass irgendwas anderes unsere Nummer 1 ist, dann versagen wir. Wir können nicht unser Leben wir müssen unser Leben um Christus gestalten, nicht Christus. You know, since you have not been missing the football, missing whatever you have been doing, look at how much have things worked for you. Und seitdem wir unser Leben so geführt haben, dass wir Sachen immer vorgezogen haben, was hat uns das gebracht? You know, what did it do was for hat es uns you? Gebracht, Gottes Wort zu vernachlässigen? You know, another year is coming. Was hat es uns gebracht, going to die Gemeinde zu vernachlässigen? Why don't you turn it and say, this time is Christ alone? That is number one. Und weshalb entscheiden wir uns jetzt nicht anders? Anything that we say don't be there can never work for me. Und lass the uns is just what I call life. Dass mir das, dass mir diese Zeit nicht weggenommen wird, dass ich das ernst nehme. Selbst wenn ich gekündigt werde, dass er der Versorger ist, dass er die Quelle ist. Dieser Club oder dieser Verein, diese Arbeit ist nicht mein Leben. Weil auch bei Josef, sein Leben war nicht in der Hand seines Chefs, seines Vorgesetzten, sondern in der Hand von Gott. You know, what you choose is going to work for aber you. Das, was wir, was wir wählen, wird für uns arbeiten oder nicht für uns arbeiten. If any job, any football, whatever wenn it is going Arbeit, to prevent you from the house of God, let Hobby it go. Uns von Gottes Haus abwendet, dann müssen wir es loslassen. If any job prevent me from going to, you know, some we said, I want to take care of God, kill it and go to the house of God. Kill it and bury it. And let not allow it to disturb you. Wenn sogar ein Hund dich davon abhält, zur Gemeinde zu kommen, dann töte diesen Hund, begrab ihn und geh zur Gemeinde. Lord Jesus said it in Matthew 18. He said, if your left hand or your right eye, you know, wound on your left hand or your right eye, which is better to pluck out? Dass Jesus sagt, dass wenn dein Arm dich davon hindert, in das Königreich einzugehen, sollen wir deinen Arm abreißen. Wenn ein Auge uns davon abhält, in das Königreich, sollen wir unser Auge rausreißen. Was ist eher, was würden wir eher machen? Unseren Arm abhacken, unser Auge ausreißen oder das Tier töten? Ja, wir können auch ein Tier in ein Tierheim gehen. Okay, if you have, they take it. If they say no. And if you're not, in Nigeria, no Tierheim. It's here that you see Tierheim. You know, there's no Tierheim in Nigeria. Yeah, no Tierheim there. So you just kill it and let it go. I'm telling you, telling you that Christ is more important than everything. Und das, was ich euch damit sagen möchte, ist, dass Christus wichtiger ist als alles andere. Weil, wenn ich mir anschaue, was Leute von Gottes Wort oder Gottes Haus abhält, ist es lächerlich. Dass man mehr wertschätzt als Christus. Dinge mehr wertschätzt als ihn. Und die Dinge dann nicht funktionieren, beschwert man sich. Das funktioniert nicht, weil du andere Ziele hast. Du hast andere Dinge, die du wichtiger findest. Aber Jesus hatte keinen Hund. Jesus hatte... Jesus hat... Er wusste nicht mehr, dass es Tiere gibt. You know, like my husband said the other day. You know, it's demons into animals. Er hat sogar diese Dämonen... Es haben ein Mensch, ein einziger Mensch wurde von einem Dämon, wurde von Dämonen überfallen und besessen. Und er hat diesen einen Menschen befreit und diese Dämonen in einer Schweineherde und in eine Schweineherde reingeleitet und dass so viele Schweine dafür dann sich umgebracht haben. Und dann siehst du, wie viele Tiere gestorben sind wegen einer Person. Das zeigt uns, wie sehr er uns schätzt. Amen. He sent out those if they are not demons, they went into animal, they were all dead. Today, hey, animals live. Hier heutzutage wäre der Tierschutz dahinter, würde sagen, was ist das für, was ist das für ein Lehrer? Die Dämonen dürfen auf keinen Fall die Schweine. Es ist besser, wenn der Dämon im Menschen bleibt. Es ist ja nur ein Mensch im Vergleich zu so vielen Tieren, die dann leiden und sterben würden. Wir müssen anfangen, das, was Christus bösartig zu sagen und das, was Jesus gut nennt, gut zu nennen. Weil das, was wir meinen, gut zu sein, ist nicht gut. Yes, Papa. Okay. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. I will not allow anything to take me. Ich werde nicht zulassen, dass irgendetwas mir auf dem Weg steht. Kolosser 3. Amen. He said, if you then be risen with Christ, seek those things which are above. You know, Jesus, we just read where he said he is from above. Wir haben gelesen, wo Jesus sagt, er ist von oben. Amen. Amen. He's down here, he's telling us we are to seek those things which is from above. Wir müssen diese Sachen suchen, die von oben sind. Seek Christ. Amen. Christus suchen. We are Christ seated on the right hand of God. Set your affection on things above. Praise the Lord. Hallelujah. Love what he loves. Lieb das, was Jesus learn liebt. To love. You lernt learn das it, zu lieben, was Jesus liebt. Amen. Learn to love what lernt he das loves. Zu lieben, was Jesus and liebt. Learn to call what he calls und das evil, bösartig evil. Zu nennen, was Jesus bösartig Amen. Nennt. Amen. You know, well, we've talked about pornography. Amen. Wir haben über Pornografie People gesprochen. People that watch it, you know, they watch it, you know. Learn to call what lernt das, was evil, er bösartig evil. Nennt, böse zu nennen. In above, in heaven. Oben gibt es keine Pornografie. Don't do what they don't do there. Don't tu nicht do das, was da oben nicht getan wird. Denn wir gehören nicht mehr hierhin, wir gehören da oben hin. Amen. What they don't do there, don't was sie da oben nicht here. Tun, das tue ich hier nicht. Amen. Amen. He says, set your affection on things above, not on things on earth. Er geht es darum, das Fleisch zu befriedigen. They want to satisfy their feelings. Sie wollen ihr Fleisch, ihre Gefühle befriedigen. For them it's all about their feelings. Ihnen geht es um ihre Gefühle. You want to feel. I don't know. Let me believe it. Amen. For you are dead and your life is hid with Christ in God. When Christ who is your life. Christus, der unser Leben ist. Your job is not your life. Unsere Arbeit ist nicht unser no, Leben. No, that football that you play is not your life. Dieses Hobby ist nicht unser Leben. That business is not your life. Geschäft ist nicht unser Leben. Whatever you are doing, it's not your life. Christ is your life. Value him. Schätze ihn. Amen. Allow him to be number one. Du, dass er die Nummer eins ist. If it is, you know, if instead of for you to choose, am I to go to the house of God, am I to go and play football, choose the house of God. Entscheide dich für Gottes Haus. Amen. Egal, was auf der anderen Seite ist. See your life. And see what he will do in your life. So, dann werden wir auch Gott in unserem Leben sehen, Amen. Wenn wir ihm Platz geben. Denn er ist derjenige, der uns befördert. Er ist derjenige, der uns dahin bringt, wo wir sein sollen, für ihn. Sein Chef, sein Meister hat Josef nicht befördert. You know, it could have been better for Potiphar to choose to sleep with that woman. Could have been better, naturally. Es wäre besser gewesen, wenn Josef mit der Frau seines Meisters geschlafen hätte. To sleep with that woman, amen. It could have been better for Joseph. Es wäre besser gewesen Maybe für could Josef. Have not even been thrown into prison. Vielleicht wäre er nicht ins Gefängnis amen. Gekommen. Could have done. Joseph and that woman could have just planned together and deal with that man. They have took that man out. And now things belong to them. Sie hätten planen können und einen und den Mann aus dem Weg schaffen und ein schönes Leben führen. Naturally, maybe good. Natürlich gesehen wäre the das way gut. That seem right onto a man. Aber das ist ein Weg, der wieder the gut aussieht für Menschen. Aber das Ende davon ist Zerstörung und Tod. Stop choosing things. Du musst aufhören, Dinge zu wählen, die nicht Jesus sind. Stop choosing things instead of Jesus. Wählen und Jesus Don't zu vergessen. Allow anything to take you out. Nicht zulassen, dass Jesus uns da rausbringt. Jahrelang haben wir gegen die Wahrheit entschieden. Aber jetzt wollen wir prüfen. Jetzt wollen wir Amen. Satan might fight you. He will fight. Let him fight. Ihn führen lassen. Let him fight. Before he's fighting, you already have victory. Und der Teufel wird natürlich kämpfen. Amen. Aber dennoch haben wir den Sieg vorher. Nichts from where he wants soll uns to vor Christus, von Christus trennen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. And Satan knows if Christ is your number one. Der Teufel weiß, dass Christus dein Nummer eins ist. He knows if a good job comes, you will just abandon. Er weiß, dass wenn eine gute Gelegenheit kommt, ein Sprungbrett kommt, you know, if you can abandon him for just little things. Wenn du ihn für kleine Sachen. That is not even changing anything in your life. Vernachlässigen kannst. Amen. Die noch nicht mal einen großen etwas Großes in deinem Leben. And then what about when something wenn dann wirklich irgendwas Großes kommt? You will abandon him. Bist du schneller weg, als du gucken kannst. Amen. If you are of Christ, you are not from here. Wenn du von Christus bist, bist du nicht von hier. You are of heaven. Du bist zum Himmel. Oh, Daddy. And that's why heaven is not after you die. Der Himmel ist nicht erst, wenn wir sterben, sondern hier. Amen. People don't want it. They want it because they walk by sight. Aber Leute wollen das nicht oder glauben das nicht, weil sie per Sicht leben. You know, they run around. You don't preach that. People don't. Some people don't das like it. But I love it so much. Aber ich liebe das. It's because I don't even want to be of here. Weil ich will nicht zu dieser I Welt love gehören. To be of heaven. Ich will zum Himmel gehören. Amen. You know, if you walk by sight, you will not believe that. Per Sicht gehen, dann werden wir das nicht glauben. Because you will see yourself, the poverty. Wir werden die Armut sehen. You see the sicknesses and wir werden den Mangel sehen. Wir werden Krankheit sehen. Wir werden per Sicht we walk leben. By faith, wir leben Christ, durch den Glauben. Den Glauben an Christus, der in uns ist. Walk by heaven in you. The heaven that you live in. Der Himmel, in dem wir leben. And it's a blessing that you are not even from here. Und es ist ein Segen, dass wir nicht von hier no, sind. Revelation 13. In Offenbarung 13. Let's go there. Revelation 13. Offenbarung 13. Praise the Lord. Halleluja. Revelation 13. Amen. Amen. You know, sometimes to test somebody to come to this church is a little bit difficult for me. Manchmal fällt es mir schwer, man zu sagen, dass er in diese Gemeinde kommen soll. Because I know that if Christ did not even bring them, they cannot stay. Weil ich weiß, dass wenn Christus diese Leute nicht hinbringt, dann können sie nicht bleiben. Because everything of Christ, we alles tell von Christus you that what you sagen, have written, what you have in your was ball, dein, was du da stehen hast, ist alles bösartig. They will bring what is in the dark. They will bring it into es wird alles, was verborgen, was that, yeah. begraben, was verheimlicht wird in dir, wird es offenbaren, ans Licht bringen. Du musst damit umgehen können. Du musst das Christus übergeben können. Was Religion dein Herz geschrieben hat. Everything they call good. Alles, was sie gut nennen. That the Bible called evil. Was Bibel bösartig nennt. Amen. You know, when Christ come into your life, wenn Christus in unser Leben kommt, come with his belonging. Kommt er mit seinem Besitz. Amen. Ja. The Holy Spirit, once he comes, und der Heilige Geist kommt, with what belong to kommt him. Er auch mit seinem Besitz. And one of them is revelation. Und das ist auch Offenbarung. He revealed Christ to you. Er offenbart uns Christus. We know Christ. Wir kennen Christus. Praise the Lord. Halleluja. Let us read Revelation, the book of Revelation. Did I say? No, it's not 13. Revelation 12. Sorry. 12. Praise the Lord. Hallelujah. I love this place so much. Amen. Amen. Look at it. Let us read from 7 again. Offenbarung 12, 7. And there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon. And the dragon fought and his angels. Satan half angels. Der Teufel hat Engel. And prevailed not. Neither was their place found anymore in heaven. Was their place found anymore in heaven? Amen. Mm-hmm. They did not. They don't have anything in heaven. Satan does not have any place. The Torah has kein Platz in Himmel. And that's why, you know, if the Lord said you are already in heaven, rejoice. Der Herr sagt, du bist schon im Himmel und freu dich. Amen. Then rejoice because Satan is not there. Der Teufel ist da nicht. You know, to be free from Satan. Frei vom Teufel. It's heavenly. Das ist himmlisch. Verse 9. And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil, and Satan which deceived the whole world. You see it? He was cast out into the earth. He is here on earth. Er ist hier auf Erden. And his angels were cast out with him. Demons are here on earth. Dämonen sind hier auf Erden. And I heard a loud voice saying in heaven, now is come salvation and strength, and the kingdom of our God, and the power of his Christ. For the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. Oh, Daddy. And they overcame by him by the blood of the Lamb. That's the blood of Jesus. Das Blut von Jesus. Das ist der Sieg. And by the word of their testimony, and they love not their lives unto the dead. Therefore rejoice, you heaven, that you have, and ye that dwell in them. He said, you rejoice, you that dwell in heaven. Learn how to live in heaven. Lernt, im Himmel zu leben. Christ's word is heavenly word. You learn from Christ, ein himmlisches where there is no sadness, there is no, you know, you don't see whatever, you know, what Satan wants you to see, you don't see that. Wir sehen nicht das, was der Teufel will, wir sehen Christus. Are you getting it? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He said, therefore rejoice, you heaven. Amina, can you help us to read it, chapter? I don't know if you have. Amen. Mm. Praise the Lord. Verse 12. Oh, Daddy. Ah. Und seid fröhlich, ihr Himmel, und ihr darin wohnt. Wehe denen, die auf der Erde wohnen und auf dem Meer. Denn der Teufel ist zu euch herabgekommen, hat einen großen Zorn, da er weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Praise the Lord. Halleluja. He said, therefore rejoice, you heavens, and you that dwell in them. He's not talking about angels, he's talking about you and me. Es geht nicht um Engel, es geht um uns. Learn to live in heaven. Christ's world is not earthly world. It's die Welt von Christus ist eine himmlische Welt. Amen. Amen. Woe to the inhabitants of this earth. Those that believe that they are not yet in heaven. Die glauben, dass sie schon im Himmel sind, wehe ihnen. And of the sea, for the devil is come down unto you, having great wrath, because he knoweth that he hath but a short time. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. His days are numbered. Seine Tage sind gezählt. Die Tage des Teufels sind gezählt. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. If you understand it, you will rejoice like I rejoice also. Wenn wir uns verstehen, werden wir uns freuen, so wie ich mich freue. You know, the Bible says things are reserved in heaven for us. Die Bibel sagt, Dinge sind für uns. Things are not here. Things are reserved in heaven. Aufbereitet im Himmel. Amen. And all our things are in Jesus. All unsere Dinge sind. Look Jesus. At Matthew 11. Matthäus 7. Amen. Amen. Matthew 11. Somebody should help us to check. Things are reserved in heaven for us. If you have laptop there or handy. Matthew 11. Yeah, before we go here. Before we finish here, somebody should help us to check it. Amen? Things are reserved in heaven for you. Amen? Then Matthew 11. Praise the Lord. Hallelujah. Mama? 1. Petrus 1:4. Okay. 1. Peter 1:4. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Let's go to 1 Peter 1:4. Amen? Before we go to Matthew 11, verse 27. Amen? Amen. 1 Peter 1:4. Thank you. 1 Peter 1:4. To an inheritance incorruptible. Our inheritance is incorruptible. Unser Erbe ist unvergänglich. You know, if parents leave house or car or things for you, wenn Eltern Dinge zurücklassen für uns, sind das Dinge, die aber vergänglich sind. Tsunami can just come and take them away. Ein Tsunami, ein Wirbelsturm oder ein Feuer kann das alles zunichte machen. If they leave inheritance, you know what mark or inheritance for you, like money. Oder Geld. It's a matter of time. Das heißt, halt, irgendwann ist es vorbei, irgendwann ist es weg, Amen. Aufgebraucht. They are corruptible. But our inheritance is incorruptible. Aber unser Erbe ist unvergänglich. And that's why when you die, when you live here, so sterben, you are, you, the, your inheritance to follow you to unser Erbe folgt uns noch. Is somebody getting it? You know when Job, when David was going to die. Vor David when he was going to be go and meet. Be with the Lord. Bevor er zum Himmel gegangen ist. You know, he left inheritance for hat Solomon. Er ein Erbe für Solomon dargelassen. He told Solomon to obey the Lord. Er hat zu Salomon gesagt, er to believe the Lord. Glauben. You know, that was all. He did not mention anything of car, house. Er hat nicht Haus oder Auto oder Geld today, gesagt. My account. Heute werden wir über unsere Konten some of sprechen. Some the debt we have. Die Schulden, die wir haben. Somebody that is owing me quickly go and take the money from. You know. Things that we will say, you know, I we don't have time to go there now. Amen. Mm-hmm. David did not mention. Aber David hat davon nicht gesprochen. Dinge von dem Fleisch. It was all about the spirit. Es ging nur um den Geist. He directed Solomon to the Lord. Er hat Solomon zum Geist verwiesen. Solomon, auf den that, Geist because that is your inheritance. Denn das ist dein Erbe. That's what I'm leaving for you. Das hinterlasse ich it euch. Is not about house, about das ist über Haus oder Autos. That's what we are to leave for our children. Dass wir für unsere Kinderskinder it's not money, it's not house. Nicht Geld oder it's Häuser oder Besitz. You know, today, living money, living property, you know, makes this world so corrupt. Aber heutzutage, weil wir eben diese ganzen Sachen zurücklassen. They steal money to live for their children. They want to enjoy it and give it, leave it for their children. Werden Leute korrupt und gierig, weil sie immer mehr und mehr haben wollen, weil sie eine sichere Zukunft für sich selbst und ihre Familie haben möchten. Deswegen gehen sie über Leichen. They keep on stealing. Und stehlen für ihre Kinder. Und für sie selbst. But if it is Christ. Wenn es Christus ist. Praise the Lord. If it is Christ, so wonderful. Amen. There's no more stress. There's no more I must steal. I don't need to steal from this Christ or my children. Ich muss nicht stehlen, um meinen Kindern eine sichere Zukunft bieten zu können. Praise the Lord. Ich muss nicht über Leichen gehen. Our inheritance is not things. They are not things. Unser Erbe sind nicht Gegenstände, sondern Christus allein. Daddy, thank you. You know, I just imagine when we start preaching. coming out on television, telephone daddy, how people will enjoy the message. Stell dir mal vor, wenn wir über im Fernsehen ausgestrahlt werden würden, wie das Leute verändern könnte, wenn sie es zulassen, wenn sie sich die Zeit dafür nehmen. Amen. Amen. How they are going to rejoice and say they have never heard this. Amen. Die sich freuen würden. Today, inheritance is about properties. Weil das heute so viele Sachen, es geht immer nur um den Menschen, es geht nur um Dinge. Christian, they want to leave things for their children. Auch die Christen, sie wollen Dinge für ihre Kinder hinterlassen, aber in Christus geht es um Jesus Christus und wir ruhen uns aus auf das, was wir ihnen hinterlassen müssen, ist Jesus Christus. Es ist Frieden. No end to that rest. No more stress. Das ist kein Stress. No more labor. Das kann ich muss arbeiten. So people work not before they even get to that rent and receive the money. Und heute arbeiten so viel für diese Rente und bevor die Rente kommt, sterben sie schon, weil sie da nicht ankommen, weil sie sich so viel Stress und Druck machen auf dem Weg dahin. Und die Kinder, für die sie arbeiten, selbst ihre Kinder sterben vor ihnen, weil ihre Kinder auch nicht Christus haben. Für was lebt man dann? Für was Amen. Arbeitet man? They will die dann. Before they. They are those people that work there. Amen. Amen. Some will be alive, but before you know, they are also dead. And things happen to them. Let your inheritance be Christ alone. Unser Erbe muss Christus sein. Amen. Christus allein. To live for your children. Das müssen wir unseren Kindern hinterlassen. Amen. If parents can understand this, they wenn Eltern das verstehen würden, würden sie sich freuen. They will never have any stress. Sie werden sich nicht stressen. No stress to get things for, Dinge zu bekommen for families. It's a big problem today. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 4 again. 4. To an inheritance incorruptible. And undefiled, and that faded not away. Can you see it? Undefiled and faded not away. Unvergänglichen Erben. Inheritance that never end. Unendliches Erbe, was nicht gestohlen werden kann. You know, if they leave things for you, anybody can steal it. Dinge, die man ihnen hinterlässt, kann man stehlen. You know, thieves can come and steal it. Ein Dieb kann dir das wegnehmen. And those things, they are not permanent. Die sind nicht ewig. And to an inheritance incorruptible and undefiled, and that faded not away, they reserve in heaven. Aufbewahrt im Himmel. For you. Wird für uns. They are only in Christ Jesus for you. Das ist alles in Christus all Jesus für uns. Alles ist in Christus Jesus für uns. He is aufbewahrt. Our er ist unser Himmel. He is our heavenly place. Er ist unser himmlischer Ort. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Matthew. 11, verse 27. Matthäus 11. Amen. We just read that our inheritance is in heaven. That wir lesen, dass unser Erbe look at Matthäus 11. Amen. Matthew 11, verse 27. 27. Look at what Jesus said here. All things are delivered unto me of my Father. All things. Alles ist all your inheritance. Alles unser Erbe are in me. Ist in mir. 27. And no man knoweth the Son but the Father, neither knoweth any man the Father save the Son, and he to whomsoever the Son will reveal him. Praise the Lord. Hallelujah. If you have Jesus, you have everything. Wenn du Jesus hast, hast du alles. You have all your need. All alles, you need to know, just let your focus be him. Dein Fokus muss auf ihm liegen. Amen. Amen. Take your focus away from where Satan wants your focus to be. Allow that your focus to be Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Again, in John 11, Jesus wanted them to know him. Jesus wollte, dass sie ihn im Geist erkennen und nicht im Fleisch. He always separates us from them. Er trennt uns immer von ihm. Amen. Amen. In Mark 4. You know Mark 4. Amen. It's a mystery. From the, you know, it's a called the word of God a mystery. Er nennt Gottes Wort ein Lazarus' death and resurrection is a mystery. Und die Auferstehung von Lazarus ist, eine, ist ein Geheimnis, was offenbart werden muss. Everything here in the Bible, alles in der Bibel. Das sind alles Geheimnisse, die offenbart werden müssen. Go to Mark 4. Markus 4. Markus 4. Halleluja. Amen. Mark 4. Oh, Daddy, thank you. Oh, Father. Mark 4. Are we there, please? Look at it, verse 10. Let's just read from verse 10. Markus 4, Vers 10. And when he was alone, they that were about him with the 12 asked him of the parable. Everything here in the Bible. Until the Holy Spirit reveals it to you. Der Heilige Geist hier ist nicht offen, wenn der Heilige Geist hier nicht offenbart, ist es nur ein Gleichnis. But that does not mean it not happened. Aber es heißt nicht, dass es nicht passiert ist. Amen. There are parables that need to be revealed. Es sind Gleichnisse, die erklärt werden müssen, offenbart werden müssen. Somebody get it. Verse 11. And he said unto them, unto you it is given to know the mystery of the kingdom of God. But unto them that are without, all these things are done in parables. All diese Dinge sind in Gleichnissen. Unto them without the Holy Spirit, those that refuse to submit or surrender to Christ, all these things, they can only know the parable. They cannot know the mystery. Die sich weigern, sich im Christ, im Heiligen Geist hinzugeben, für sie wird es immer ein Gleichnis bleiben. Es wird immer ein Puzzle für sie bleiben. He said that seeing they may see. They can read the Bible, they can see it and read it. Sie können es lesen, aber sie werden es nicht verstehen können, sie werden es nicht erkennen. And they can hear the message. Sie können die Botschaft hören. You know, as I'm speaking, they hear the message. Sie hören die Sprecher, aber sie können es nicht verstehen. There is a list at any time they should be converted and their sins should be forgiven them. Without Jesus, there is no forgiveness. Ohne Jesus gibt es keine Vergebung der Sünden, ohne den Heiligen Geist. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Quickly go back to John 11. Johannes 11. Go back to John 11. Amen. Amen. Learn never to speak like them. Lernt nicht so wie sie zu sprechen. Learn never to reason like them. So wie sie Dinge zu verstehen. Learn never to see things like them. Dinge so wie sie zu sehen. Learn never to live, to love what they love. Das zu lieben, was sie lieben. Hate what they hate. Verse 16. Lerne das nicht zu lieben, was sie lieben, das nicht zu hassen, was sie hassen. Amen. Vers 16. Look at what Thomas said. Johannes 11, 16. He says something religiously. What was Thomas religious sagt. Man will say. They said Thomas, which is called Didymus, unto his fellow disciples, let us also go, that we may die with him. Can you see the good of this world? Hier ist gut dieser Welt. Can you see the love of this world? Wer die Liebe, the good of this world, let us go and die with him. Lass uns mit ihm sterben. That of Christ, Christ died for us. Aber Christ ist für uns gestorben. Amen. Amen. You don't die for anybody. Wir müssen für niemanden mehr sterben. Christ is the one that died Christ for ist derjenige, der für uns gestorben ist. Amen. Amen. The good of this world, the das love Gute of this Welt, world, Liebe dieser let Welt. Us go and die with him. Lass uns mit ihm stehen. Do we really mean it? Meinen wir das wirklich so? Do we really mean it to die with him? Wollen wir das wirklich? Nobody want to die. Aber keiner will das. You know, Peter said the same thing. Petrus hat das gleiche gesagt zu Jesus. You know, do we really mean it? Meinen wir das if wirklich? We say, let us go and die with wenn wir him. Sagen, lass uns mit ihm sterben. Go to Luke 22. Lukas 22. Amen. Amen. Luke 22. Praise the Lord. Halleluja. Luke 22. Daddy, thank you. Verse 33 and 34. 33 und 34. You know, Peter said the same thing to Jesus. Petrus hat das gleiche zu Jesus gesagt. And he said, verse 33, and he said unto him, Lord, I am ready to go with thee, both into prison and to death. You see it? That's Peter saying to Jesus, I'm ready to go with you. Petrus zu Jesus sagt. Yeah. Did he mean it? Hat er es gemeint? No, we say things that we don't mean. Dinge, die wir nicht meinen. Amen. And he said, Jesus now said to Peter, I tell you, Peter, the cock shall not crow this day before thou shalt thrice deny that thou knowest me. You are going to deny me. Du wirst mich verleugnen. Obwohl er gesagt hat, dass er bereit ist, mit ihm zu sterben. You know, Jesus said, before God crow three times, you know, you are going to deny me three times. Du wirst mich dreimal verleugnen. You know, we say things that wir sagen Dinge, die wir aber nicht meinen. Amen. Don't speak like that. Aber sprich nicht so wie sie. Spreche Christus. Praise the Lord. Halleluja. Look at verse 17. 17 of Luke 11. Lukas 11, 17. Did I say Luke 11? John 11, sorry, John 11. Johannes 11. John 11, 17. 17. Amen. Amen. John 11, 17. Apostle will help us to read. John 11, 17. Als nun Jesus hinkam, fand er ihn schon vier Tage im Grab liegend. Then when Jesus came, he found that he had lain in the grave for 4 days already. You know, it doesn't matter how many days you have been dead. Egal wie lange du tot warst. You know, before you came to Christ, some of you were already 10 years. No one was 10 years yet. Maybe 20 years. You know, for us it was not even days. Yes. Einige von uns waren jahrelang tot, bevor wir zu Christus gekommen sind. We were dead for years. Jahrelang. Doesn't matter the years. Es ist egal, wie viele Jahre, wie viele Tage. Is somebody getting it? Mm. Praise the Lord. Halleluja. You know, 4 days already. 4 Tage schon. Does it matter how many days? Das sind wichtig viele Tage. Does it matter how many years? Das ist wichtig viele Jahre. Does it even matter dead or alive? Oder ob tot oder lebendig? It doesn't matter. Ist egal. How long you have wie lange dead. Du tot warst. Again, we were once dead for years. Wir waren jahrelang tot. Amen. Kolosser 2. We were once dead wir waren for years. Eins tot. Jahrelang. Praise the Lord. Halleluja. Colossians 2:12 talk about our resurrection. Es geht um unsere Auferstehung. That we are born again is a resurrection. Dass wir wiedergeboren sind, ist eine Auferstehung. That you are saved is a resurrection. Dass wir errettet sind, ist eine Auferstehung. Colossians 2:12. Kolosser 2. Amen. Praise the Lord. Daddy, thank you. Resurrection, you know, the God Christ called resurrection is not when people die naturally, they rise up. das, was Christus Auferstehung ist, bedeutet, ist nicht nur begrenzt auf die physische Auferstehung, wenn ein Mensch stirbt und dann auf einmal wieder wach ist. Vers 12, it's buried with him in baptism. Kolosser 2, 12. Wherein also you are risen with him through the faith of the operation of God, who has raised him from the dead. Mm. Praise the Lord. Amen. Salvation is resurrection. Errettung ist Auferstehung. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Vers 13 now. Look at verse 13. 13 to 15. And you being dead in your sin. You were once dead. Wir waren einst tot. Amen. For years we were dead. Wir waren jahrelang tot. And today we are alive. Jetzt leben wir. Amen. And the uncircumcision of your flesh hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses, blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross. And having spoiled principalities and powers, he made a show of them openly, triumphing over them in. Then for you today, let no man therefore judge you in meat. Vegetarian, those of you, vegetarian. Leute, von uns, die vegetarisch sind, die können Fleisch essen. Evil. Und das ist bösartig. I don't eat meat. Es ist bösartig, wenn es nicht von Christus ist. Amen. It's religion. Weil es religiös ist. Und das ist bösartig. Let no man therefore judge you in meat. In drink. What you eat, what you was wir trinken, was wir essen. In respect of holiday. Oder wegen Feiertagen. For us, it's all about celebrating Christ. Für uns geht es darum, Christus zu feiern. Amen. If you don't like meat, wenn wir Fleisch nicht mögen, heißt es nicht, dass wir es wegen Christus machen. Amen. You know, during Easter time, während Ostern, some religious groups, einige religiöse Gruppen essen kein Fleisch, was Blut hat. Sie denken, sie tun Gott damit einen Gefallen. You are missing something. Aber du verfehlst etwas. Du verfehlst. Doesn't have anything to es hat do nichts Christ. Mit Christus zu tun. Amen. Oh, Daddy. You know, the old was written outside. Das Alte war von außen geschrieben. And it was about what you do. Es ging um das, was wir tun. But the new is aber das Neue inside. It's about what Christ did for you. Ist das, da geht es um das, was Christus getan hat für Amen. Uns. Amen. It's not about what you do. Nicht über das, was wir it's tun, sondern was er getan you. Hat für uns. Amen. That is the new. Das ist das Neue. He said, let no man therefore judge you in meat. You know, people judge people in meat. Leute richten Leute wegen verschiedenen Sachen. They judge. Sie richten über das, was man isst oder was man nicht isst. Religion have written into their heart. Religion hat es in ihr Herz geschrieben. You better allow Christ to clean. Lass zu, dass Christus das rausradiert. Amen. Eat meat. Dass wir Fleisch essen. Amen. That doesn't have anything to do with was hat nichts mit Jesus zu tun? Amen. Amen. Or in drink, or in respect of holiday, or of the new moon, or of the Sabbath day, which are a shadow of things to come, but the body is of Christ. In old, it was all just a shadow of things that was to come. Im Alten war es einfach nur ein Schatten von Dingen, die kommen. You know, if you are not here, if I have your picture, I will look at your picture. But if you are here, I don't need your picture. Wenn du nicht hier bist, brauche ich dein Foto. Amen. If aber I want to know you, wärst, dann brauche ich kein Foto mehr von dir. Du bist ja hier, ich kann ja mit dir jetzt reden und dich sehen. If I want to talk to you, if you are wenn ich here, zu euch spreche und möchte, dann spreche ich if zu you are euch. Here and I'm still talking to your picture, it's, aber I have problem. Wenn ihr hier seid und ich dennoch immer noch mit mich mit eurem Bild unterhalte, dann I want to send message. I'm sending your picture. You say, then I have message. When you are here, Christ is here. Christus it's no ist longer hier. A bar, the shadow. Es ist nicht mehr ein Schatten. Is somebody getting it? Praise the Lord. Let us learn of Christ. Lass uns von Christus the lernen. Holy Spirit reveals things. Der Heilige Geist offenbart uns Dinge. From das kommt alles von ihm. Er offenbart uns Dinge. Praise the Lord. Halleluja. I've never heard it from anywhere, but from him alone. Amen. Amen. I did not hear it from anybody. I heard it from him. Habe ich von ihm gehört. The Holy Spirit. He revealed things to me. Er offenbart mir Dinge. Amen. Amen. Hmm. We were once dead. Wir waren einst tot, jahrelang. And it doesn't matter how long. Es ist egal. You can't still be born again. Wir können immer noch wiedergeboren sein. Amen. Amen. Understand. Understand Christ. Christus teaching. Verstehen, die Lehre von Christus Lazarus verstehen. Lazarus dead and resurrection was not about what man called death. Da ging es nicht um das, was der Mensch tot nennt. Amen. Amen. It was not about what man called death and resurrection. It was about what Christ called death and resurrection. Es ging um das, was Christus tot und Auferstehung. We were once dead. Wir waren einst tot in unserer Sünde. That we are living now for wir leben jetzt für Christus. He uses the natural things to er benutzt das Natürliche, um uns seine übernatürlichen Dinge zu zeigen. It doesn't matter how long you have been dead. Es ist egal, wie lange du tot warst. He can't still save you. Er kann dich immer noch retten. Amen. Amen. For this, for Lazarus, yours can be more. Yes, amen. Bei Lazarus waren es 4 Tage. But allow me to be your savior. Aber das ist so, dass er dein Retter war, ist. Let me quickly add this before we close. Ich will noch das hinzufügen. Lazarus did die. Lazarus ist gestorben. He did die. He really died. Er ist wirklich gestorben. And was raised from the dead. Und wurde von den Toten auferweckt. You know, for this world is just information. Und für diese Welt ist das Information. And that's why it's not even happening today. Und deswegen passiert es heute and that's auch why, nicht mehr. You know, well, you know, that information can never cannot happen. Information it's not happening. Kann niemand. It's only revelation. Nur Offenbarung, das passiert. Maybe I have to postpone this. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The revelation is our salvation. Die Offenbarung ist unsere Rettung. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Information is what the natural people know about. Information ist das, wovon die natürlichen Leute Bescheid wissen. It is what the religious people knows about. Was die religiösen Leute wissen. Including Christianity. Auch das Christentum. And they pursue it. Sie sind hinter diesen Dingen. No, that's what they are able. For them, it's all about I'm not sick. I'm not. I don't die. Es geht darum, dass sie nicht krank sind und dass sie nicht sterben, dass das alles in Ordnung läuft. You see, can you see what they know? Das daran and that's what they pursue. Ihre Beziehung zu Christus und das ist das, was sie suchen. Sie sind hinter Wundern her, hinter einem guten Leben. You know, the Bible said many are called, but few are chosen. Aber die Bibel sagt, viele sind berufen, aber wenige auserwählt. You know, many people know about information. Viele Leute wissen, so few kennen Informationen, aber nur wenige Offenbarung. I don't know if somebody's getting it. Praise the Lord. Halleluja. If you are getting it, please stand up and let me see you. Amen. Amen. Stand up. If you are getting it, stand up. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. He said many. You can sit down. He said many are called, but few are chosen. Viele sind berufen, aber weniger auserwählt. You know how many people pursue information. Ich kenne viele Leute, die hinter Informationen her sind. You know how few that know revelation. Wenige kennen Offenbarung. Amen. So few. Very few. Again, Lazarus did die. Lazarus ist gestorben. But Jesus was not after you will not die. Aber Jesus ging nicht darum, dass er nicht stirbt. What the flesh called death. Das, was das Fleisch tot nennt. Remember, I said the flesh profited nothing. Das Fleisch nützt nichts. Which means what the flesh called death das, is not dead. Was das Fleisch tot nennt, ist nicht tot. He was not after the flesh. Er war nicht hinter dem Fleisch her. Praise the Lord. Halleluja. Let me quickly use this example. You know, if I buy a cooker, wenn ich ein Herd kaufe, and you know, this cooker, I want to teach you or show you, help you to to understand how it works. Und ich will euch erklären, wie dieser Herd funktioniert. I will use it to cook rice. To will ich damit Reis kochen? To cook porridge. Und Puri, kochen. Ja, machen. Cook und verschiedene Sachen werde ich kochen. I'm not teaching you food. I'm teaching you how to use the cooker. Ich bringe euch nicht bei, wie man kocht, sondern wie man den Herd benutzt. You know, Jesus, let me call Revelation the cooker. Offenbarung ist zum Beispiel der Herd. Amen. Amen. Information. Information, the food. Und Information, das Essen. Amen. Amen. People today, they pursue the food. Leute sind hinter dem Essen her. Information. They never pursue the revelation. Aber nicht die Offenbarung, das suchen sie nicht. Amen. Amen. They, for them, it's all about the food. Für sie, ihnen geht es um das Essen. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You know, the cooker can use it to cook rice, beans, fish, different type of food. I am not after the food. Bin ich hinter dem Essen her? I am after the cooker to teach you how to use it. Amen? Amen. And that I am not after the food does not mean I did not use the cooker to cook the food. Und nur weil es mir nicht um das Essen geht, heißt das nicht, dass ich das Essen nicht mit dem Herd warm machen kann. That you know that Jesus was not after what this world called resurrection and death. Does not mean Jesus did not raise up Lazarus from the dead. Und nur weil es Jesus nicht um die Auferstehung, physische Auferstehung ging, heißt es nicht, dass die physische Auferstehung nicht stattgefunden hat. That I am not after the food does not mean I did not use the cooker to cook. Nur weil ich nicht hinter dem Essen her bin, heißt es nicht, dass ich das Essen nicht benutze, nicht den Herd benutze, um das Essen zu kochen. I use it to cook. Ich benutze den Herd, um das Essen zu kochen, aber ich bringe euch nicht Kochen bei. I'm teaching you how to. Ich möchte, dass ihr versteht, wie dieser Herd funktioniert. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. I want you to know that I'm after the cooker, not ich möchte, dass ihr wisst, dass ich hinter dem Herd bin und nicht hinter dem Essen. And for you to know that I am after the cooker. Damit ihr das erkennt. I'm not after the food. Dass ich hinter dem Herd bin. Das wird den Heiligen Geist brauchen, um euch das beizubringen. Because you know, because for the natural and carnal people, für die natürlichen Menschen, it is all about food. Geht es nur um das Essen. Amen. Amen. For them, it's all about the food. Geht es um das Essen und nicht um den Jesus Herr. Says the same thing. Jesus sagt das Gleiche in Johannes 6. Let's go there. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, we don't have some few places in the close. Amen. Johannes 6. Jesus said the same thing. There. Jesus sagt das Gleiche hier. Amen. Amen. You know that we are looking for him everywhere. Sie haben überall nach ihm gesucht. You know, people go to church today. Leute gehen zur Kirche. And they never even miss church. Und sie verpassen die Kirche. Because nicht. They are looking for something. Denn sie suchen nach etwas. They are not looking for Christ. They are nicht nach Christus. Sie suchen nach Dingen. Amen. They never miss church. Sie verpassen and die Gemeinde nicht. People that see them, we believe, we want to believe und man that. Denkt, even believe that they are God's children. Das sind Kinder Gottes. Amen. Amen. Going to church does not make you a child of God. Aber zur Gemeinde zu gehen, heißt es, dass du ein Kind Gottes bist. John 6. Johannes 6. Looking for Jesus everywhere. Die haben überall nach Jesus gesucht. Amen. Amen. You know, after feeding the thousand, nachdem er die tausend satt gemacht hat, haben die Leute nach ihm gesucht. They were looking for, and Jesus, he knew why they were looking Jesus for wusste, weshalb sie nach ihm suchen. They were after the food and not sie waren hinter dem Essen her und nicht hinter dem Herd. Somebody getting it. Mm. They were after the food. Hinter dem Essen und nicht hinter dem Herd. Look at it from verse, let me see. From verse 22. The day following, 22. When the people who stood on the other side of the sea saw that there was none other boat there, save that one. Where into his disciple were entered, and that Jesus went not with his disciples into the boat, but that his disciples were gone away alone. Howbeit, verse 23. There came other boat from Tiberias nigh unto the place where they did eat bread. After that the Lord had given thanks. Amen. Amen. Verse 24. When the people therefore saw that Jesus was not there, neither his disciples, they also took shipping and came to Capernaum seeking for Jesus. Are you getting it? They were looking for him. Sie haben nach ihm gesucht. Why are you in this church? So ein bisschen dieser What are you doing here? Was tust du hier? See Christ. Suche Christus und nicht Dinge. Amen. Amen. Satan knows if you are seeking. Der Teufel weiß, ob du nach Dingen suchst. It is all about you. Ob es dir dich geht. Lass es dir um Christus gehen. I want to know him. Ich möchte ihn erkennen. Das sagt Paulus. I want to know him. Ich möchte ihn erkennen. Praise the Lord. Halleluja. Moses also said the same. He said, I want hat das Gleiche gesagt. Ich möchte dich erkennen, Jesus. Amen. Ich möchte dich erkennen, Herr. Ich möchte die Wahrheit erkennen. Die Wahrheit ist Christus. Amen. Amen. Vers 25. And where they have found him on the other side of the sea. They said unto him, Rabbi, where comest thou hither? You know, it's as if they have been looking for him. So, really. Sie nach ihm wirklich they were looking for him, but their motive. Ihr Motiv war bösartig. Amen. Amen. Why are you here? Weshalb bist du hier? You see, don't worry. We always say, don't be here because your brother is here. Sei nicht hier, weil dein Bruder hier ist, deine Schwester hier. Sei hier wegen Christus. If you are here because of your brother, your hier sister, bist wegen deinen Geschwistern, ist eine Frage der Zeit. You are like a time bomb. Bist du eine Zeitbombe? Du wirst irgendwann if gehen. You are here because your friend is here, wenn du hier bist, weil deine Freunde hier sind, you better change it. Amen. Amen. You know, people were here because somebody was here. Leute waren hier wegen Menschen. And when that person left, und als diese Person gegangen sind, ist, waren die Leute auch weg. You know, when John, you know, people choose hell. Leute entscheiden sich für die Hölle. Amen. You have the right to choose hell. Du hast das Recht, dich für die Hölle zu entscheiden. Adam chose to obey the wife. Adam hat sich entschieden, der Frau zu gehorchen. I thank God for Lot. Ich danke Gott für Lot. He did not obey the voice of the wife. Dass er der Stimme der did Frau nicht gehorcht hat. He could have been born like the wife. Er hätte wie die Frau. Amen. Amen. You know, if your husband is saying go to hell, jemand sagt, geh in die Hölle, gehe ich nicht mit. And I don't want anybody to go to hell because und ich will auch nicht, dass jemand wegen mir in die Hölle geht. Choose Christ. Entscheide dich für Christus. You are here. It's not your being here is not for man's sake. Du bist nicht hier wegen Menschen. It is for man's sake. Wenn's for wegen Menschen sake, wäre. For sister's sake. For people's sake, it is dead. Es ist that tot. Allow it to be to lass du, dass es wegen Christus ist. Then in verse 26. 26. Jesus answered them and said, Verily, verily, I say unto you, you seek me not because you saw the miracle. You see, you are not seeking me because of what I call the miracle. Ihr sucht mich what nicht I wegen dem, miracle. Was ich Wunder nenne. You know, what Christ called miracle is not the same as what this world called miracle. Das, was Christus Wunder nennt, ist nicht das, was diese Welt Wunder nennt. Praise the Lord. Halleluja. Amen. You seek me not because of the miracle. Ihr sucht mich nicht wegen Christus. You seek me because of what you call the miracle. Ihr sucht mich wegen dem, was ihr Wunder nennt, dass euer Magen gefüllt Amen. Wird. Amen. Amen. Amen. That because you did eat of the loaves and we have failed. Then Jesus said, labor not for the food that perisheth. Labor for the cooker, to know the cooker. Sondern arbeite darum, den Herd, die Offenbarung zu erkennen. Praise the Lord. Halleluja. Labor not for the meat which perisheth, but for that meat which endureth unto everlasting life, Amen. Which the Son of Man shall give unto you. For him hath God the Father sealed. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. You know all this that Jesus said they could not alles, was Jesus gesagt hat, konnten sie nicht mal glauben. Weil ohne den Heiligen Geist kannst du es nicht glauben. If you read it further, look at verse 28. They said they unto him, what shall we do that we might work the works of God? Jesus answered and said unto them, this is the work of God, that you believe on him whom he has sent. They said therefore unto him, what sign? What sign showest thou then that we may see and believe? You know, for them, seeing is believing. Für sie ist sehen, glauben. Until they see, they never sehen, believe. Glauben sie es. That we may see. They want signs so that sie they can Zeichen, believe. Damit sie glauben können. Jesus said, "Blessed are those that have not Jesus seen." Gesegnet sind die, die noch nicht gesehen haben, aber schon glauben. What sign shall show thou then that we may see and believe thee? What doer thou walk? Verse 31. Tania, can you help us to read 31, Shad? Mm-hmm. Unsere Väter haben das Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht. Brot aus dem Himmel gab ihnen zu essen. Our father did eat manna in the desert. As it is written, he gave them bread from heaven to eat. They ate food that came from heaven. Sie haben Essen gegessen, was vom Himmel kam. Amen. But upon all, they were not even saved. Aber sie waren dennoch nicht errettet. They did not even believe Jesus. Errettet. Amen. They doubted him and they killed him. Amen. They ate food that came from heaven. You know, something can come from heaven for you. Etwas kann aus dem Himmel kommen für dich und da sein für dich. You know why? Und dennoch because ist es what you tot. Want and not what he want for you. Es geht um das, was Jesus für dich will und nicht, was du für dich people willst. That fast and pray to get Leute, die fasten und beten, um Dinge zu bekommen, sie zwingen them. Gott, Dinge für Amen. Sie zu machen. They fast until that sie fasten und fasten, bis die Sache getan ist. Sie geben dir deine him. Wünsche. Whatever is coming from, is coming from heaven. Was immer von ihm kommt, kommt vom Himmel. Praise the Lord. Halleluja. But is that his desire for you? Aber ist das sein Wille für the dich? Manna that they are even talking about was not his own desire. Das war nicht mal sein Wille für sie. You read it in Psalm 78. Amen. Amen. Then Jesus said unto them, verily, verily, verse 32, I say unto you, Moses gave you not that bread from heaven, but my Father giveth you the true bread from heaven. The true bread. Das wahre Brot. There is the true bread. There is the fake bread. Das wahre Brot und das falsche Brot. Somebody getting it. The true bread. Das wahre Brot. For the bread of God is he which cometh down from heaven and giveth life unto the world. They said they unto him, Lord, evermore give us this bread. And Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger. And he that believeth on me shall never taste. Oh, Daddy, thank you. You know, they cannot believe all this. You need the Holy Ghost to help you to understand Christ and believe Christ. Du brauchst den Heiligen Geist, damit du Christus verstehen kannst. Praise the Lord. Amen. They could not even believe. Sie konnten es nicht mehr glauben. They could not believe. Without the Holy Spirit, you cannot believe. Ohne den Heiligen Geist kannst du nicht glauben. And that's why in John 16, Jesus said we need the Holy Ghost. Deswegen sagten Jesus in Johannes 16, wir brauchen den Heiligen that Geist. That he helps us to believe him. Der uns hilft, ihm zu glauben. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. And the same people Jesus talked about told them about the truth. That they don't know the truth. Und that genau diese Leute kennen die Wahrheit. Come ne? To him and know the truth. Weil wenn du zu ihm kommst, musst du die Wahrheit until kennen. You know the truth. Erst wenn du die Wahrheit kennst. You are never free. Bist du frei? The Holy Spirit revealed Christ to you. Der Heilige Geist offenbart uns Christus. The Holy Ghost helped us to understand what Christ said. Der Heilige Geist hilft uns, das zu verstehen, was Christus gesagt hat. Because when Christ speaks, weil wenn Christus spricht, what he said is was er sagt, different from what we hear. Ist immer anders als das, was wir hören. Amen. Amen. You know, today people are looking for prophets. Heutzutage suchen Leute nach Propheten. They are looking for prophets. Why? Because of miracles. Wegen dem Wundern. Because of food. Wegen Essen. What they call miracle. Das, was sie Wunder nennen. That's the reason they are looking for prophet. Und deswegen suchen sie nach einem Propheten. What they call savior. That can save them. You know, Christ is your savior. Christus ist dein Retter. Not any prophet. Und nicht irgendein Prophet. Christ in you have saved. Christus in dir hat dich errettet. In you is living you. Deswegen lebt er in dir. Know him. Erkenne ihn. Amen. Amen. Jesus Christus sagt, ein größerer Prophet ist hier. Und wenn wir Jesus haben, sind wir größer als jeder Prophet. Praise the Lord. Halleluja.